Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Mittwochmorgen, an dem Tag, an dem wir immer unseren Podcast aufnehmen. Sehr förmlich heute, Marius. Ich wollte mal förmlich einsteigen. Bevor es hier. Ist der Günther ja auch? Oh, bitte nicht. Aber bevor es hier richtig zur Sache geht, dann wir starten mal mit einem kleinen Quiz in diesem schönen Podcast. Okay. Und zwar kann mir gerne. Forrest Gump. Forrest Gump, genau, ist richtig. Nee, eigentlich. Oh Gott, wie heißt der unbeliebteste Schauspieler im Team? Nein. mir kam gestern nur die Idee zu diesem kleinen Quiz und. Machen wir einfach mal, gucken, ob es funktioniert. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Was kann man gewinnen? Ehre und Ruhm. Die habe ich schon. Habe ich auch schon. Und Benzinkanister, weil wir heute über Mad Max reden wollen. Nee, und zwar, ihr wisst doch alle, was Movie-Taglines sind. Das sind kurze Sätze, die den Inhalt eines Films mal mehr, mal weniger gut wiedergeben. Und ich habe euch 5 Stück mitgebracht. Und ich lese sie euch vor und ihr schreit rein, wenn ihr wisst, um welchen Film es sich handelt. Okay. Kriegt man extra Punkte, falls es falsch ist, aber witzig? Vielleicht. Okay. Vielleicht. Okay, das erste sollte relativ einfach sein. Ich habe die englischen Taglines genommen, weil die deutschen manchmal auch einfach beschissen sind. Und der erste sollte relativ einfach sein. Who you gonna call? Ghostbusters. Jonas war schneller. Ein Punkt für Jonas. Mann. Okay. 1-0. Mal gucken, ob ihr das nächste hinkriegt. Das wird ein bisschen schwieriger. Ist die Revanche, Xenia. Ja, ich wollte gerade sagen, nein. Seid ihr bereit? Ich bin noch gar nicht richtig wach. Okay. Danach schon. Ich hätte noch einen Kaffee trinken sollen, ja. On every street, in every city, in this country, there's a nobody who dreams of being a somebody. There's a nobody who dreams of being a somebody. Also, das ist irgendwas aus einem Superheldenfilm. In jeder Straße, in jeder Stadt in diesem Land ist ein Niemand, der davon träumt, ein Jemand zu sein. Batman? Nein, es gibt keine Punktabzüge. Also. Okay. Forrest Gump. Nein. Das ist, glaube ich, nur Run. Ich gehe jetzt alle super hindurch. Spider-Man. Nein, aber ich gebe dir einen Tipp. Du bist auf der völlig falschen Fährte. Ratatouille. Nein. Ihr seid, ich gebe euch insgesamt, ihr seid ein bisschen zu witzig unterwegs. Zu witzig. Also vielleicht habe ich so, on every street, in every city, in this country, there's a nobody who dreams of being a somebody. Das klingt so nach so einem 80er-Jahre-Actionfilm. Oder so fast. Nee, sagen wir mal so, Cinematografen freuen sich über diesen. Cineasten-Cinematografen. Was? Drive. Nein. Taxi Driver. Richtig. Ja! Aber ja, du musst in die richtige Richtung kommen. Das ist tatsächlich Taxi Driver, ne? Also macht Sinn, wenn man es weiß, ergibt das alles stimmt. Sinn. Okay. Es ist immer Taxi Driver irgendwie bei dir. Immer Taxi Driver. Ich hab's schon mal so als Grüner war es auch Taxi Driver. Cineasten-Quiz. Taxi Driver 2001. Alfred Hitchcock. Was kommt als nächstes, Marius? Pulp Fiction? Hast du nicht einen Podcast, der ist Taxi Drivers gesehen? Ja, Jonas, jetzt musst du mir das ja jetzt auch noch mal in die Nase reiben, dass ich hier jetzt das nicht wusste. Sorry. Vielleicht kannst du es mit dem nächsten Film gut machen. Ich geb schon mal einen kleinen Tipp. Gib keinen Tipp. Ich wollte gerade sagen, Marius muss mir die Tipps hier. Okay, bereit? Ja. The True Story of a Real Fake. Die wahre Geschichte eines echten Fake? Hier. Ja? Fall Guy. Nein. Weil er ist ja ein Fake, weil er ist ja ein Stuntman. Die Filme sind jetzt nicht aktuell im Kino. Ach so, okay. The true story of a real fake. Catch Me If You Can. Richtig. Ich wollte dir den Tipp geben, wir haben heute schon mal über Forrest Gump über Tom Hanks gelästert. Ja. Jetzt sehen so eine Doku über das Fire Festival. Damit steht es aber jetzt 2-1, glaube ich. Ja. Habe ich noch eine Chance? Wie viele gibt es? Jetzt kommen noch 2. Okay. Oh. Alles ist noch drin. Den musst du holen, Xenia. Okay. Mhm. Krieg ich hin. Der ist, glaube ich, auch möglich. You never go in the water again. Jaws. Ja. Der weiß er. Grüße gehen raus an Manu. Mist. Du wirst nie wieder ins Wasser gehen. Was? Shape of Water? Nach dieser Sexszene mit diesem Wesen wäre ich auch nicht mehr ins Wasser gegangen. Hat mich wirklich nachhaltig verstört. Damit steht es 3-1. Ich habe mir die ganze Zeit bei der Szene gedacht, so, boah, diese arme Wohnung, ey, die muss ja richtig leiden, wenn dieses Badezimmer so komplett renoviert wird. Der ganze Boden ist hin, der ganze Boden ist hin. Schimmel danach ist echt. Vermieter hassen. Das wäre bestimmt so die Fortsetzung. Shape of Schimmel oder sowas. Oh Gott. Schimmel of Water. Okay, der letzte, jetzt geht es nur um die Ehre. The Mission is a Man. The Mission is a Man. Die Mission ist ein Mann. Captain America. Nein. Mission Impossible? Nein. Aber ähnliche Richtung? Superman. Nee. Batman. Nee, die Tagline von Superman ist tatsächlich irgendwas, ich glaube mal in die Richtung, dass A Man Can Fly oder sowas. Oh. Also in die Richtung war das. Hätte es fast mit reingenommen. The Mission is a Man. John Wick? Nee. The Mission is a Man. Kannst du einen Tipp geben? So ungefähr, ja, so Jahrzehnt vor Ort. Der Schauspieler, der die Hauptrolle spielt, kam auch heute schon mal vor. Das hilft mir nicht. Okay, wir kommen heute schon mal vor. The Mission is a Man. Leonardo DiCaprio? Das ist kein Film. Ja, noch aber nicht. So. Nein, nein, der spielt nicht mit. Okay. Aber was könnte ein DiCaprio-Film sein mit The Mission is a Man? Ja, ist so. Aviator. Blood Diamond. Naja. Nein. Das ist ein sehr. Mehr Tipps. Es ist ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Saving Private Ryan. Das ist korrekt. Oh, so wegen Forrest Gump. Flame. Ja, genau. Das ist wieder Tom Hanks. War aber nur Zufall. Damit hat Jonas dieses gewonnen. Quiz mit 4-1 gewonnen. Und, ich wusste schon, dass es so ausgeht. Ja, es ist ja auch dein erster Arbeitstag. Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber damit dann jetzt hier offiziell herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back, dem ultimativen Podcast zu allen Themen dieser Welt. Heute reden wir ein bisschen, wir haben ein bisschen Mad Max-Woche gerade. Wir reden über einen weiteren Mad Max-Film, den man sich ansehen kann, neben Furiosa. Wir haben natürlich die Startswoche, da ist eventuell das Prequel des Jahres mit drin. Dann haben wir Naschen, der Film ist mit dabei. Und es geht um animierte Reptilien. Ja. Und damit tolle Themen, Marius. Wer sind wir denn eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Wie gesagt, es ist ja gerade irgendwie Mad Max Woche. Inoffiziell dann Furiosa läuft im Kino. Mhm. Und wir haben ja auch ein Video über die Welt von Mad Max gemacht. Ich habe mir in dem Zuge alle Mad Max Filme nochmal angeschaut. Deswegen werde ich dazu nicht viel sagen. Aber wir haben uns alle auch einen Fanfilm angeguckt mit dem schönen Namen Hope and Glory. Mhm. Das ist ein Film, Regie und Drehbuch hat Erik van Schoor geführt und geschrieben. Da stecken ganze 3,5 Jahre Arbeit in dem Film. Da haben 270 Filmschaffende mitgearbeitet. Ist ein No-Budget-Projekt und es geht um Mad Max, der ein Abenteuer erlebt. Und das Beste ist, ihr könnt euch das kostenlos auf YouTube, auf YouTube anschauen. Der Film läuft so, also ohne Abspann, so knapp 30, 35 Minuten. Ja. Also ist sehr snackable tatsächlich. Und wenn man irgendwie Bock gerade hat auf Endzeit, dann passt das. Das Ganze, wie gesagt, ist no budget und quasi made in Germany damit. Mhm. Und wir haben uns den Film angeguckt. Ja. Wie ist eure Meinung? Also es wurde ja gesagt, dass man so ein bisschen die Zeit überbrücken wollte für den Furiosa-Release. Also der Film ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen davon schon mitbekommen, weil das ja so, der Film hat ja so seine Runden gemacht in so Mad Max-Kreisen oder beziehungsweise auch Filmfan-Kreisen. Genau, und ich fand den erstmal so auf den ersten Blick voll krass, dass das ein Fanprojekt ist, weil das sieht wirklich sehr hochwertig aus und das Set- und Kostümdesign und auch generell die Kameraarbeit, also da muss man wirklich schon mal den Hut ziehen, weil, also ich weiß nicht, wie viele Fanfilme ihr so geschaut habt in eurem Leben oder beziehungsweise den einen oder anderen. Genau, man kennt es ja. Also ich kenne zum Beispiel ganz viele Harry Potter Fanfilme und sowas. Oh, da musst du mal ein Video zu machen. Das würde mich interessieren. Ich mein, ja, das ist. Da gibt es auch bessere und schlechte. Ich meine, die Range ist groß. Also Star Wars hat ja auch super viele Fanfilme. Ja. Ne? Da gibt es ja auch die richtig krassen. Aber da gibt es aber auch halt so, sagen wir mal so, die Herzensprojekte, die jetzt aber nicht gerade technisch so krass umgesetzt sind. Ja. Und dann auch ultimativ trashige Sachen gibt es natürlich auch. Das wollen wir nicht untermerken. Und ich finde, dieser Film Hope and Glory, der sticht so ein bisschen heraus tatsächlich. Ich dachte so, okay. Finde ich auch. Ich finde, er ist wirklich sehenswert. Natürlich, also ich fand jetzt persönlich, woran es immer hapert, finde ich, bei Fanfilmen, ist halt das Schauspiel. Also da teilweise muss man so ein paar Abstriche machen. Aber irgendwie ziehe ich dann das schon so, keine Ahnung, 20 Kritikpunkte so ab irgendwie, weil es halt ein Fanfilm ist und meistens das nicht so bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen einfach sind. Die dann halt auch noch eigentlich Deutsch sprechen und dann Englisch sprechen in dem Film. Vor allem eine Kinderrolle halt auch. Ne? Und das ist halt, das fand ich dann überragend. Ich fand es auch vom Englisch her echt gut. Also ich habe da schon andere Fanfilme gesehen, die auf irgendwie von deutschsprachigen Leuten waren, die sich dann ein bisschen komisch angehört haben. Aber hier fand ich es echt gut. Ja. Teilweise habe ich gar nicht gemerkt, also hätte ich das jetzt nicht gewusst, dass das aus Deutschland kommt, dass die da nicht Englisch sprechen. Also ein, zwei habe ich wirklich gedacht, wow, da ist das TH, würde meine Lehrerin damals sagen. Gut ausgesprochen. Genau, aber klar, Story-wise muss ich auch sagen, das ist natürlich auch sehr unterkomplex tendenziell, beziehungsweise so eine typische Rettungsgeschichte. Also es ist ja schon so eine Art Trope oder Trope, wie man es nennen will. Es basiert tatsächlich auf einem Comic. Ja, also mit Bild, glaube ich, weiß nicht, ob man den sieht, der liegt da vorne. Ist ein bisschen abgewandelt in der Story. Ich glaube, der Comic heißt offiziell auch gar nicht Hope and Glory, aber die beiden Figuren, um die es quasi geht, neben Mad Max, heißen so. Die Story im Comic ist ein bisschen komplexer. Das heißt, komplex ist auch, hat ein paar Seiten mehr, ein paar Handlungsstränge mehr, aber ich glaube halt auch wegen No Budget, sind viele Abstriche gemacht. Man sieht halt diese Buzzards halt so ein bisschen mehr im Comic. Der Thunderdome spielt quasi auch nochmal so ein bisschen eine Rolle in der Vorgeschichte und mehr Auto. Und ich glaube, man konnte jetzt auch nicht so viele Autos kaputt machen. Ja. Ich weiß jetzt den Hintergrund gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch diverse so Endzeit-Spielgruppen, die tatsächlich auch diese Fahrzeuge haben, die kann man auf den einen oder anderen Das haben wir auch schon mal gesehen. Ja, genau. Als wir auf der Comic-Con hier in Köln waren für 5 Jahren oder sowas. Es gibt auch Endzeit-Lab und sowas und halt auch Mad Max und die das halt alles ziemlich krass machen. Das sieht halt krass aus. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach halt so eine, dass sie sich da halt auch mit so einer Truppe zusammengetan hat. Hat jemand sein Auto geopfert? Ja, sein Ford Falcon aus Australien importiert. Ja. Das gibt's ja auch bei Star Wars tatsächlich. Da gibt's ja auch die 501. Mhm. Ist ja auch so ein Zusammenschluss von Fans, die dann quasi die 501. also Sturmtruppen. Ja. Das sind die Jünglinge töten. Slaughter, sind die Slaughter, genau. Ja, und cool. Ich glaube, die sind ja auch die sind ja auch bei diversen Events so zum Einsatz gekommen, ne? Und die geben sich ja auch krass Mühe mit Kostümen und etc. Und ich weiß es bei dem Film nicht genau, aber es liegt einfach nahe, dass die mit so einer Gruppe zusammengearbeitet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch besetzt ist mit vielen Fans, einfach nur ein Casting. Was ist das für ein Film? Ich habe keine Ahnung, aber ich mache mit. Ja, ich finde, man merkt auch, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt war. Also 270 Filmschaffende sind ja anscheinend auch daran beteiligt gewesen. Und ich finde auch, ich habe mir so vorgestellt, wie dann alles so zusammenfloss und wie viel Arbeit das auch einfach war, sowas auf die Beine zu stellen, als tatsächlich so Branchenlaien. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, gerade bei so Kamera und so weiter muss ja schon jemand dabei sein, der auch so sich mit Technik auskennt und so. Also ich glaube, das ist ja dann auch immer so ein bisschen eine Grauzone wahrscheinlich, wie professionell die Leute dann wirklich sind. Also ich kann mir vorstellen, das sah auch alles so gut aus. Also ich bin mir sicher, da sind einige so vom Fach. Aber für so eine No-Budget-Produktion, also ich finde, das ist schon der beste Fanfilm, den ich je gesehen habe. Also so, ne, hands der down. Ist schon krass, ich weiß der nicht, Look euch ist geht. Krass. Also man merkt es natürlich so ein bisschen bei den Stunts auch. Also Verfolgungsjagden sind natürlich nicht so Highspeed, weil da ist ja auch kein Mensch so versichert gegen. Also es ist ja kein Film, wo es ein Riesenbudget mit echten Stuntmännern oder Stuntleuten gibt, die dann das so krass professionell machen in der Form und das Auto kaputt machen und sowas. Wenn man dann so überlegt bei Furiosa, da gibt es ja auch diese Szene, die jetzt auch schon so, ne, wir haben die schon gesehen, so inmitten des Films und ein paar Leute haben auch sehr davon geschwärmt. Ich fand die auch ziemlich geil, wo irgendwie monatelang dran gedreht wurde mit 70 Stuntleuten und die wirklich so 10 Minuten lang ist. Sowas kannst du halt mit No Budget einfach nicht umsetzen. Ja, man sieht es auch ein bisschen so in den Kampfszenen, so dass es halt so ticken, also Mad Max, also er puncht so einen Typen, man sieht, er ist etwas zu weit weg, aber hey. Es verspielt sich, genau. Ich habe auch in der Vorbereitung gedacht, es wird ganz oft die Satz fallen, für einen Fanfilm ist es aber immer noch großartig. Also das ist, man darf halt absolut nicht den jetzt mit Fury Road oder sowas vergleichen, das ist ja ganz andere Welt. Ich glaube, man könnte den vielleicht mit dem ersten Mad Max vergleichen, weil das war ja auch ein Low-Budget-Film. Ja. Wobei George Miller halt auch so all-in gegangen ist. Es gibt eine Szene im ersten Mad Max, da crashen die so einen Wohnwagen. Ja. Und das war halt George Millers eigener Wohnwagen. So, ja, den stelle ich zur Verfügung, ich habe Bock drauf. Die hatten und ja auch keine Drehgenehmigung für die Straßen. Ja, genau. Das ist halt nochmal auch ein bisschen andere Zeiten wahrscheinlich. Ja, und so ein bisschen im Outback gedreht. Und hier dachte ich so, ey, wo haben die das denn gedreht? Das sieht ja. Ja, das habe ich auch gefragt. Das wurde doch teilweise auch in einer deutschen Stadt gedreht, das habe ich auch gehört. Echt? Also, krass. Das, ne, klar, auch teilweise in Spanien, glaube ich. Spanien und Deutschland. Und ich finde, da musst du dann ja auch schon Auge haben, was eignet sich ganz gut als Kulisse und wo kann man am meisten was draus machen. Also, ich finde, da sind ja so diese ganzen Vorgedanken, die du dann erst richtig so, die Ausmaße kannst du dir erst so ein bisschen verbildlichen, wenn du einmal selber irgendwie einen Film planen musstest. Ja. Und wir haben ja in der Uni teilweise auch schon Filme gedreht. Boah, und das ist so. Boah, du kannst so viel falsch machen und da kann so viel auch dann am Ende vielleicht scheiße aussehen und ich finde, dann hat man so voll die Wertschätzung dann für dieses Endprodukt, was da jetzt rauskommt. Zum Vergleich, Obi-Wan Kenobi, die Serie, dieser Dreh in diesem Steinbruch oder in dieser Kiesgrube. Ja, das sah wie bei mir zu Hause aus, da waren so ganz viele Steinbrüche. Genau, es ist in dieser Kiesgrube. Ich denke so, okay, die Leute von Hope and Glory haben es geschafft, irgendwie so eine krasse Wüstengegend irgendwie zu kreieren oder aufzutun und da was zu drehen. Und fucking Disney schafft es nicht, eine geile Location für Darth Vader trifft Obi-Wan Kenobi. Es sieht echt aus wie im letzten Rotz und die haben es hier geschafft und deswegen einfach Hut ab, dass dafür das Location Scouting und beziehungsweise auch, da gibt es ja diesen Hangar, in dem diese Gruppe lebt. Also für mich war das irgendwie so ein alter Hangar, oder so von dieser Form her und sowas. Auch sehr cool gemacht, fand ich. Ja. Also Ausstattung und sowas. Das ist sehr atmosphärisch. Also ich finde es auch krass, gerade bei so einem Projekt, das über 2,5 Jahre geht. Ich glaube, da ist oftmals so die große Gefahr, dass du dann irgendwann noch mal nachdrehen musst, aber es passt dann nicht mehr so, weil irgendwie die Darsteller noch mal anders aussehen oder weil irgendwas nicht zur Verfügung ist. Und ich finde, das hat sich alles so, also das hat sich wie so ein rundes, organisches Ganzes angefühlt. Ja. Ja. Also, ja, also da hat es jetzt irgendwie nicht so eine Szene irgendwie nicht zu einer anderen gepasst. Das hat alles so, so gut gematcht. Und ich finde, das hat auch so eine richtig, richtig gute Mad Max-Atmosphäre. Das hat ja auch so diesen Humor teilweise auch mit drin. Also wenn zum Beispiel eben die Munition ausgeht, dass er halt einfach mit der Waffe wirft. Ja. Also das hat, da waren so viele kleine, coole Ideen mit drin, die man halt so auch aus den Filmen kennt. Mhm. Das stimmt. Ja. Das Einzige, das ist jetzt auch nur so ein Gag eigentlich, aber so seine Haare lagen perfekt in jeder Szene. Ja, er war manchmal ein bisschen zu gedacht, zu. Er war so ein bisschen zu glatt geleckt. Also da habe ich mir so teilweise gedacht, ah, das ist so ein eine einfache Veränderung. Also wenn man ihm einfach ein bisschen Öl in die Haare schmiert oder so hat. Ja. Weil ich war die ganze Zeit so, oh, da liegen die Locken, aber ich finde das auch noch aber so Locken. Vielleicht die Ressourcen knapp, aber vielleicht ist Conditioner in rauen Mengen vorhanden. Man weiß es nicht genau. Ötl und Conditioner ist, glaube ich, das Ding. Ja, vielleicht Sonne auch ganz gut. Sonne ist ja ganz gut bestimmt. Das stimmt. Für die Haare. Ja, obwohl. Ja, er war mir auch ein bisschen. Ich fand halt, dem Hauptdarsteller hat so ein bisschen das Raubeinigere gefehlt, was jetzt so Mel Gibson oder halt. Ich wollte Ed Hardy sagen. Tom Hardy so ein bisschen hat. Aber gut, Tom, das sind halt. Der Tom. Ist schon krasse Castings halt auch, ne? Also Tom Hardy ist einfach so ein Raubein. Total. Er war so ein bisschen, hat so ein bisschen so die Stimme so ein bisschen grumpy gemacht. Das war so, ne, also da hatte so ein. Typisch Fanfilmige, finde ich. Diese, ja, genau, so da hat man das ein bisschen gemerkt. Stimme, so auch am Anfang dieses Voice-Over. Und ja, dann, also man hat so ein bisschen so das. Dass Kerl sein muss. Genau, hat so ein bisschen das im Grunde. Ich glaube, der Schauspieler ist ein richtig netter Typ. Ja, genau, das habe ich auch gemerkt in diesen Szenen. Der Daniel ist wirklich netter. Daniel Grave. Daniel Grave. Daniel Grave. Das ist jetzt irgendwie so ein Wrestlername. Dan Grave. Ja, ich fand tatsächlich, war für mich diese Entwicklung, das ist natürlich dann auch der Laufzeit geschuldet, so von diesem harten Typ, der erst so nicht so richtig mitfühlt mit der Mutter und ihrer Tochter und dann am Ende natürlich sie rettet und so. Also das war für mich dann, oder dann total emotional involviert ist, das ist natürlich, also das trage ich dann auch immer so ein bisschen ab, so im Kopf, ah, okay, du hast halt einfach nur 35 Minuten, dann musst du irgendwie erzählen, wie das funktioniert. Aber ich fand dann von seinem Schauspiel her, war mir das vielleicht ein bisschen zu stumpf, aber ich will jetzt auch nicht hier so meckern, weil im Endeffekt, ich weiß, du hast es eben schon gesagt, es ist ein Fanfilm und das ist echt mega, also was daraus auch geworden ist. Zum Thema Location allein, diese Höhlen da zu finden. Ja, also ich wüsste es jetzt nicht, wir brauchen eine Höhle, wo man durchlaufen kann mit einer Fackel. I don't know. Halt, die dann auch noch so gut aussieht. Und das, die muss dann zum Einsturz gebracht werden. Bitte? können wir das in der Post machen oder sowas? Keine Ahnung. Also deswegen einfach nur krassen Respekt an so einen Film. Und wir haben es ja auch ganz oft in den Kommentaren bekommen. Ja, Leute, guckt euch den Film an. Wir haben uns halt extra aufgespart für den Podcast. Also wir haben den auch erst, nachdem wir das Video zu Welt von Mad Max gedreht haben, zur Sichtung bekommen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Aber der war ja auch schon eine Weile draußen. Der Film. Ich glaube, der war schon draußen. Ja, also der. Also ich hatte ihn dann nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn schon vorher gesehen. Aber gut. Ja, ja, der Erik van Schur, der hat uns auch angeschrieben und gesagt so, hey, hallo, uns gibt's. Mhm. Ja, schon letztes Jahr, als ja irgendwie der Trailer rauskam oder sowas, ja. Ja, und der Trailer sah auch schon krass. Ja, der Trailer genau, war auch genau. Schon krass, ja. Und, was ich sagen muss, was mich auch sehr beeindruckt hat an einem Film, sind vor allem die Fahrzeuggeräusche. Ich finde, das klingt richtig fett. Und es ist super schwierig, Filme, wenn man kein Budget hat, dann vernünftiges Sounddesign zu machen. Ja. Ja, also wir haben das ja auch mal bei unserem Trailer gemacht für World of Westeros. Ich bin da auch nur so semi mit zufrieden. Das ist so eine schwierige Arbeit und zeitfressende Arbeit. Ich muss da immer an. Auch das Richtige zu finden. Ich glaube, die haben auch ganz viele, glaube ich, Sounds auch aus dem Spiel benutzt, aber auch aus dem Film und sowas. Und das finde ich einfach voll geil, weil sich dann einfach noch mehr in diese Welt einfügt. Das ist auch so ein Puzzleteil, was vielleicht jetzt nicht direkt als erstes einem auffällt, aber was voll wichtig ist, finde ich, um so eine Kinoatmosphäre zu schaffen. Ja. Sound, ja. Super genau, wichtig. Sound. Ich muss da immer an einen Christopher Nolan denken. Ich habe da damals das Making-of zu The Dark Knight gesehen, glaube ich. Es war The Dark Knight und er meinte so, es ist irgendwie, wenn du eine Pistole hast, dann musst du halt so eine Waffengattung drüber gehen für den Sound. Also du kannst nicht eine Pistole so peng, peng, puff, puff, sondern es muss mehr knallen. Also dann nimmst du halt eine Nummer größer. Und ich glaube auch hier so alle Regler auf 11 stellen, damit es halt richtig rührt. Das hat man an den Stiefel-Sounds gehört. Das war auch so sehr laut. Ja, die knarzen auch so. Ja, aber es gehört da irgendwie dazu. Ja, ich meine, das beste Beispiel für so übertriebenen Sound ist ja zum Beispiel, wenn man ein Schwert aus einer Schwertscheide zieht. Das dann macht ja nicht dieses Metall auf Metall. Das ist ja eine Lederscheide. Ja, oder wenn Schwerter durch die Luft. Nein, it doesn't do that. Aber es ist ja auch irgendwie erfahren, also was wir halt gewohnt sind zu hören. Und dann erwarten wir auch irgendwie die Sounds. Und wenn man dann realistisch macht, dann so, hä? Nee. Ja, wobei es gibt aber auch so Sachen, wo es dann wieder super effektiv ist, wenn es dann so realistisch ist. Es gibt eine Szene aus Zodiac von David Fincher, die verfolgt mich noch bis heute. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Klar. Da geht es ja um den Zodiac-Mörder. Also meinst du die Seen-Szene? Genau. Dann geht er zu einem Pärchen, bedroht die sollen sich gegenseitig fesseln und dann sticht er auf den Mann ein. Ja. Und das ist nicht so ein übertriebenes so Slash, Slash, Slash, Slash, sondern es hört sich halt so an, als ob das sich wirklich so anhören könnte. Das ist einfach so lautlos. Das ist schon oft gesagt. Das ist so creepy. Generell, das ist die creepigste Tagszene in einem Film ever, aber auch generell, ich so, alter Schwede. Vor allem, du denkst dir halt so, was ist das für eine Hans Wurst da in diesem komischen Aufzug? Ich glaube, das Ding ist halt auch so, ich bin auch mal an einem See. Also in deiner Position, nicht der Typ in der creepy Man denkt sich so, was könnte mir auch passieren. Ja, das macht halt so, oh mein Gott, das ist so creepy. Und ich sehe gerade das Poster, um zurück zu Hope and Glory zu kommen, das Poster ist saunice. Ja. Boah, das ist ja mega. Ich finde, das ist nämlich auch schwierig. Gelockt und dann dachte ich mir auch schon so. Das sieht sehr geil aus. Ja, Respekt. Sehr künstlerisch auch. Ja, so ein bisschen so dieses Retro-Poster-Mäßig und nicht diese übertriebene. Ich bin froh, dass sie nicht einfach alle Gesichter drauf geklatscht haben. Links, rechts, Antagonist, hinten ganz böse, bla bla. Und das, was auch das Color-Grading von Fury Road so krass gemacht hat, also dieser Teal-Orange-Look, das haben die auch genäht. Ja. Also ich muss noch mal gucken bei dem Furiosa-Poster. Ich finde nämlich. Das sieht trashiger aus als jetzt das von Hope and Glory. Da siehst du halt, dass man diesen. Obwohl, ich finde, dass da drunter, wo sie so. Das war ja auch der Shot im Trailer, wo sie nach unten guckt, wo sie diese Maske abnimmt. Das finde ich geil. Das finde ich sehr geil. Das war auch mein Lieblingsshot aus dem Trailer. Ich finde doch, dass da rechts daneben, da sieht man sie so mit, was ist das, Waffenmotoren? Ist das ein V8 oder so? Ja, das ist so auch, stilisiert. Ja, das ist auch ganz cool. Aber wir sind, glaube ich, alle ein bisschen müde von. Pack mal alle Gesichter drauf. Ja. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie so ein Promo-Recht-Ding. Welcher Name wird zuerst genannt? Ja, und dass du halt dann auch teilweise. Anya Taylor-Joy zweimal drauf. Einmal groß, zweimal drauf. Und einmal klein. Ich glaube, das ist halt diese Star-Logik, ne? Dass du dann jeden Film nur noch irgendwie über diese Star-Power verkaufst und dann nicht mehr irgendwie, also du hast das Gefühl, die Leute wissen dann nicht mehr, was in dem Film vorkommt, wenn die nicht sehen, Chris Hemsworth spielt mit und Anya Taylor-Joy. Es wird halt so austauschbar. Also es ist Classic Talk. Ja, genau. Aber Hope and Glory hat es auch in dem Fall richtig gemacht. Ich meine, das Ding ist jetzt, die sitzen jetzt in der Patsche. Wir wollen jetzt halt wieder einen Film haben, bis wir den nächsten Mad Max-Film haben. Ja, der nächste Mad Max-Film ist ja in der Planung. Also es soll ja wieder ein Mad Max-Film werden, also mit Mad Max. Tatsächlich, angeblich hat Tom Hardy ja für 3 Filme unterschrieben. Einen hat er abgeliefert, aber das finde ich mal mit Vorsicht, weil Christian Bale auch für 3 Terminator-Filme unterschrieben gehabt. Es gibt nur einen mit ihm. Aber der war ja nicht so krass erfolgreich und beliebt bei Fury Road. Es gab ja diesen Streit zwischen George Miller und Warner, weshalb sich auch die Filme so ein bisschen verschoben haben. Ich würde sagen, bei Fury Road ist ja jetzt auch schon echt was her. 2015. Ne? Fast 10 Jahre. Das ist krass, ne? Fast 10 Jahre. Die haben die Storys so relativ gleichzeitig entwickelt für diese Filme. Ich meine, die haben ja auch in Fury Road so 15 Jahre gearbeitet und dann Fury Road auch. Und ich glaube, der nächste hat den Arbeitstitel Stories of the Wasteland, glaube ich. Aber es ist nur der Arbeitstitel, aber es soll ja wieder ein Mad Max-Film werden. Cool. cool. Also an sich muss er ja auch eigentlich nicht Tom Hardy ihn nochmal spielen. Theoretisch könnte man ihn ja auch neu besetzen. Weil ich finde sowieso, die Rolle ist ja so sehr lose oder beziehungsweise ne, kann man ja immer neu interpretieren. Es ist ja jetzt nicht so sehr stringent. Was wäre dein Favorite Pick als neuer Mad Max? Adam Driver. Adam Driver? Ja. Wegen des Namens. Genau, ja. Das war der Gag. Mann, das hast du mir geklaut. Ja, aber ich glaube, der hat mit Megalopolis jetzt schon viel zu tun. Du meinst, die negativen Stimmen ausbügeln? Ja, tatsächlich. Ich bin so gespannt auf diesen Film. Ich bin auch so gespannt. Ich habe erste, dass diese ersten Reviews von Megalopolis sind so lustig. Habt ihr euch die mal durchgelesen? Nee. Die wirklich, da sagen Leute teilweise, das wird, also ich weiß nicht, ob das alles true ist oder ein Gag, aber anscheinend wird da Latein gesprochen in dem Film. Geil! Und so der Hamlet-Monolog von Adam Driver. Einmal macht Adam Driver anscheinend, also ich habe das irgendwie in so einem Tweet oder sowas gelesen, so ein Hamlet-Monolog und irgendwie alle Leute sind so, das ist wie so ein Fiebertraum und dann irgendwie einer hat erzählt, dass sie so rausgegangen ist aus der, in Cannes lief der ja schon. Mhm. Rausgegangen ist aus dem Screening und dann ihren Vater gerufen hat und gesagt hat, it sucked, Dad. Ich hab eine Review auf TikTok gesehen tatsächlich, von einem, nicht von uns, sondern einem anderen Movie-Kanal. Und der hat tatsächlich gesagt, das ist so wie The Room. Ja, nur auf Acid. Ja, genau. Gelesen, es ist The Room auf Acid. Und ich habe echt Angst und ich glaube halt, also ich weiß auch nicht, das ist. Aber ich war schon lange nicht mehr so gespannt bei einem Film. Ich habe auch Babylon-Vergleiche gesehen. Es tut mir so leid. Du hast Babylon. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Babylon, boah, wirklich. Ich war so ein Film. Ich glaube, der könnte dir gefallen, Mario. Weil er so behind Hollywood ist. So ein bisschen Ja, aber der ist so lang und irgendwie ist der so prätentiös. Ne? Diese Szene am Ende mit diesem Cut, irgendwie, wo dann noch Avatar dazwischen geschnitten wird und dann so das große Le Cinéma. Und ich war wirklich große Kotzen bekommen im Kino. Ich glaube auch, Megalopolis wird nichts für mich. Aber ich weiß nicht. Weil ich finde deine Lieblingsfilm. Vielleicht ist es so ein Film, wo man für sich selber irgendwas rausziehen kann. Habe ich immer so die Hoffnung, wenn so ein Film kommt, vielleicht, gerade wenn es ein bisschen künstlerisch ist, so, ne, kann ich trotzdem irgendwas drin finden und sowas. Ich meine, es gibt Filme, die sind so unzugänglich. Und ich weiß nicht, aber es soll ja auch kacke aus. Und ich gucke sowas ja auch dann immer noch mal lieber als so der 10. Ryan Reynolds-Film auf Netflix, so ein bisschen. Ja. Weil dann kann man ja wenigstens sich drüber unterhalten. Ist ja wenigstens spannend. Also ich finde, ich bin sehr gespannt auf diesen Release. Das wird bestimmt da werden wir in einem Podcast drüber sprechen, in einer Konstellation. Da bin ich mal so gespannt. Ich glaube auch. Ich kann mir vorstellen. Wir so die größte Range von Leuten, die den richtig kacke fanden. Ich glaube, das kann wirklich passieren. Ich glaube, dass wir eine krasse Range haben werden. Ich weiß, also wir haben noch keinen. Also Danny ist ja jetzt schon am Hetzen. Nicht so voreingenommen. Monate vorher. Ja, es wird nicht gesungen in dem Film, sorry. Ja, aber das, das ist ja auch hier nicht notwendig, dafür, dass man ihn mag. Ja, für Lenny? Nein! Sobald ein Song dann jetzt kriegt, gibt Lenny so 2 Punkte mehr. Nein, aber er liebt halt Musical-Filme. Er liebt das stimmt. Nochmal, um zurück zu Hope and Glory zu kommen. Da wird nicht gesungen. Da wird nicht gesungen. Oh, das ist ja so schlimm. Aber guck mal, ich meine, das ist ja jetzt ein Fanfilm. Und wir hatten jetzt ja auch vor kurzem die News, da haben wir auch noch gar nicht, glaube ich, so drüber gesprochen. Ein anderer Fanfilm bekommt jetzt ja quasi auch eine Verfilmung. Genau, und zwar hier von Herr der Ringe, The Hunt for Gollum. Oh. Da gibt es einen Fanfilm zu. Mhm. Den habe ich noch nie in voller Länge angeschaut. Ich habe immer noch durchgeskippt. Oh, ich hab den letztes Mal geguckt, der Release war. Also der war mir so ein bisschen zu trashy. Ja. Und ich konnte das dann einfach nicht weiterschauen. Der ist von 2009, The Hunt for Gollum. Also der heißt jetzt genauso wie der angekündigte Film. Props auf jeden Fall, dass die das gemacht haben, dass sie so viel Liebe und Leidenschaft reingesteckt haben. Aber ich fand das halt so ein bisschen billo aus. Ja, mich interessiert natürlich jetzt brennend, weil ich habe nicht gesehen, das ist halt auch wie cool. Gollum halt aussieht in dem Film. Weil er sieht halt also gar nicht aus wie der Gollum aus den Peter Jackson. Weil das ist ja auch eine man braucht viel Budget dafür, auch heute wahrscheinlich noch, um es halt gut in Szene zu setzen. Xena, hast du mal den Arathorn-Fanfilm gesehen? Ja, ich wollte gerade drüber reden, weil ich finde auch, dass das auch so ein Fanfilm ist. Ich muss sagen, Herr der Ringe-Fanfilme haben mich bisher noch nicht überzeugt. Ich auch nicht. Die sind alle immer so, ich glaube, dass, okay, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster. Marius, es gibt einen Fanfilm zu The Hunt for Gollum, da geht es einfach darum, wie Aragorn auf der Suche nach Gollum ist. Oh, ist ja eigentlich eine Aragorn-Geschichte. Das spielt quasi in diesem 17, ist es? Also der Zeitabschnitt? Diese Zwischenphase zwischen halt Hobbit und Herr der Ringe Teil 1. Warum huntet er Gollum? Weil er ja den Ring sozusagen aufspüren muss. Also er weiß ja, dass sozusagen. Okay. Gandalf beauftragt ihn. Genau, Gandalf beauftragt ihn und das ist sozusagen das, was wir auch durch Dialog erzählt bekommen in die Gefährten. Okay. Ja. Also ich glaube, das spielt halt, es gibt ja eigentlich so ein 17 Jahre Zwischenspiel zwischen dem Geburtstag von Bilbo und dem Aufbrechen von Frodo, was dem Film halt quasi so rausgerusht haben. Aber in den Büchern ist halt 17 Jahre Pause zwischendrin. Und ich glaube, in diesem Zeitslot spielt The Hunt for Gollum. Okay. Also so war es zumindest bei dem Fanfilm. Ja. Und dann gibt es noch einen anderen Fanfilm und der heißt Born of Hope. Und da geht es um Arathorn, also Aragons Vater, und wie der umgekommen ist. Mhm. Und das ist halt auch, das ist auch ein interessanter Fanfilm. Da sieht auch, ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Ich glaube, das Problem ist, dass man oft als Fan so ja ein bisschen verkopft ist auch. Also weil man ja natürlich dann auch die Bücher irgendwie gut umsetzen will. Und ich glaube, gerade bei Tolkien ist es sehr schwer, daraus dann nicht so einen sehr so trockenen Film zu machen. Und wenn dann halt die Visuals auch nicht gut aussehen. Rings of Power. Ich finde halt gerade bei so atmosphärischen Sachen und dann auch noch, wenn was so Fantasy-Mittelaltermäßig aussieht, du brauchst halt ein ultra krasses Budget, dass du das überhaupt mal so auf so ein Grundlevel kommst, dass das gut aussieht. Ja, also das ist dann halt, ne, ich meine, nicht der Cosplay aussieht halt. Ja, genau. Und das schafften ja auch. Hallo Disney, ihr schafft es auch nicht ganz. In dem Film sieht es dann halt so ein bisschen nach Cosplay. Wir haben ja auch unser Cosplay-Video gemacht. Was? Wir haben ja auch unser Cosplay-Video. Das stimmt ja, unseren Trailer. Ey, aber da merkt man halt, wenn man es einmal, ne, du hast ja auch gesagt, ne, wenn man einmal selber irgendwie was gedreht hat, dann ist so, oh Gott. Wie fandst du eigentlich den World of Westeros? Ja, stimmt. Mega, fand mega cool, ne? Habe ich mir gedacht, witzig, da will ich mal arbeiten, als ich den mir angeschaut habe. Ja. Aber kennt ihr diesen Pikachu. Pokémon Dark Edition Trailer? Das ist auch so ein Fan-Made-Trailer, weil das ist auch animiert. Also da gibt es ja auch noch mal so eine ganze Sparte an sozusagen Animation-Fanfilmen, die, finde ich, immer sehr hochwertig sind, beziehungsweise meistens. Und da gibt es so einen so Trailer zu so einer darken Auslegung von so einem Pokémon, in so einer Pokémon-Welt, also wo so ein Pokémon-Trainer so eine Verschwörung aufklären muss. Und der ist richtig geil. Also der ist nur so 2:40 oder sowas lang. Aber ich finde, da sagen halt Fans immer zum Beispiel, dass der viel, viel besser ist, zum Beispiel als Detective Pikachu. Also dass der Ton von Pokémon so dieser dunkle ist und dass man das halt gerne mal umgesetzt haben will. Mhm. Ja, also ich glaube, so diese ganzen Fansachen oder Interpretationen, das wird jetzt viel mehr kommen wegen KI. Es gibt auf TikTok so einen Account, die erstellen quasi Fan- oder fiktionale Trailer zu diversen Franchises halt immer so in einem anderen Setting und sowas. Also als wäre jetzt irgendwie Star Wars in den 50ern gedreht worden. Mhm. Und dann halt auch so ein bisschen so die Charaktere sehen so ein bisschen aus wie halt Darsteller aus den 50ern, so John Wayne oder so ein bisschen. Und das machen ja mit diversen Sachen. Gibt auch Blade Runner, Star Trek und sowas. Und das sieht schon sehr cool aus. Sehr, muss sagen, ja, ich will das sehen. Weil es hat da diese Ästhetik der 50er oder 60er, ne, also alle Epochen so mal durch. Das ist schon sehr cool. Und ich glaube halt, dass da noch viel mehr kommen wird, weil es jetzt einfacher ist für die Leute, das zu machen. Ja, aber halt auch Handmade ist ein bisschen zugänglicher. Ja, also mittlerweile oder bisher sieht man ja noch, wenn es KI generiert ist, finde ich. Also das ist dann immer so dieser, ich bin jetzt nicht, wenn das mir auf die Timeline gespielt wird, oh, das ist, der Trailer ist schon draußen. Nee, man das sieht ja man immer, nicht. Ja, dass genau. das Fake ist. Ja. Aber wenn die Zeit dann jetzt kommt, wo man das vielleicht nicht mehr unterscheiden kann, ich glaube, dann wird es auch schwierig. Ich finde es aber auch so generell, ich meine, wir haben jetzt auch über Born of Hope oder Hunt for Gollum, das kam ja so Anfang, Ende der 2010er Jahre raus jeweils. Und damals war es einfach noch viel schwieriger, irgendwie so vernünftiges Equipment an den Start zu bekommen. Ja, genau. Und inzwischen, das ist halt wie so eine Demokratisierung von Filmen, dass einfach viel mehr Leute Zugang zu gutem Equipment haben, wo man qualitativ hochwertigere Sachen mitmachen kann. Und das finde ich super einfach, dass man, dass man einfach nicht mehr unendlich viel Geld ausgeben muss, schon bei einem No-Budget-Film, dass man was Cooles auf die Beine stellen kann. Ich habe auch mal das Gefühl, dass dann teilweise Studios ja davon inspiriert werden. Also ich weiß nicht, ich hatte ja Andy Serkis auch den Fanfilm gesehen und war dann so, da könnten wir ja mal was draus machen. Oder es gibt auch einen, das machen wir besser. Ja, es gibt auch einen Dumbledore und Grindelwald-Film. Ich glaube, der heißt The Greater Good. Und das finde ich auch, das war vor, glaube ich, bevor Fantastische Tierwesen überhaupt so im Umlauf war, gab es diesen Film. Und der hat auch in Fankreisen so genau sehr viel so seine Runden gemacht. Und da sagen auch Leute bis heute, boah, das war so viel besser umgesetzt als bei Fantastische Tierwesen. Es gibt ja auch diese, ich nenne es mal Corrections. Kennt ihr diese Zusatzszenen für A New Hope, also Star Wars Episode 4, wenn sich Darth Vader und Obi-Wan begegnen? Das ist ja, ach so, im das. Original ist es ja ein bisschen slow, der Fight. Mhm. Ne, auch ja. der Zeit geschuldet und sowas. Und dann gibt es halt so ein Fan-Edit, wo die einfach viel epochaler kämpfen. Und es sieht. Und die es hat Macht schon, auch einsetzen. Genau, die Macht ja. einsetzen und ja. es rumbelt alles. Und das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, glaube ich. Ja. Aber es ist so atmosphärisch, so geil, George Lucas, machst du das mir. Nicht ergänzt, mhm. weil es ergibt ja keinen Sinn, weil es wird sich ja viel zurechtgebogen, so, warum kämpfen die so langsam und bar? Ja, ihre die Macht und sowas. In ihren Köpfen. Ja, weil die Macht ist nicht mehr so stark. Also, da gibt es halt viel so, aber wir müssen ja. uns das dann irgendwie klar machen, warum das halt keinen Sinn ergibt, warum der Fight in Episode 3 so viel krasser ist und warum sind die jetzt, oh, die ist alt und die Rüstung, ja, bla, und warum ist dafür, ne? Und das korrigiert es quasi so ein bisschen und es ist schon geil. Es ist nicht perfekt, aber es ist mega geil. Ja, es gibt ja auch diese eine Correction von einem, ich glaube, der hat auch, das war auch ein Visual Effects Artist, der für Lucasfilm gearbeitet hat, an Obi-Wan. Und der hat ja auch einen Trailer rausgebracht, wo er dann quasi das auch nochmal so alles schöner gemacht hat. Ja. Das ist ja auch immer das Verrückte, wenn irgendwelche Leute da draußen das quasi so mit einfach. Ich hab Bock drauf, ich mach's besser. Und dann ja, so, oder der Deepfake-Typ, der jetzt bei Lucasfilm arbeitet. Der quasi aus Mandalorian, als genau. Luke Skywalker kommt, also Mark Hamill, korrekt de-aged da reingesetzt hat. Das hat viel besser aus. Und der arbeitet ja jetzt für Lucasfilm. Ich weiß nicht, ob er immer noch arbeitet, aber der wird dann quasi engagiert. Das ist auch cool. Sie haben ihn kurz ausgesaugt und schlecht bezahlt und auf die Straße gesetzt. Keine Ahnung. Aber das gab es ja auch bei Rings of Power, also als das Crowd, hier diese Crowd-Duplication, da haben Leute das auch besser gemacht. Also in der Stimmt, Serie. Das war ja teilweise wirklich Leute 1:1 kopiert. Ja. Oder natürlich, das Beste war das mit dem Schriftzug. Oh Gott, ja. Das mit dem Mordor-Schriftzug. Das habe ich auch so, so eingeblendet. So viel geilere Sachen. Das stimmt, ja. Wo das so alter Name, neuer Name ist, das Ding, oder was? Du hast das immer noch nicht angeschaut. Nee, ich will auch nicht. Ich glaube, ich will halt, auch nicht. Das ist Mordor. Ich kenne diese Szene, dann, das ist ja dieser Vulkan und dann so, jetzt ist es Mordor. Es gab halt unterschiedliche Fan-Versionen, wo das dann halt einfach eleganter gemacht wurde. Oder was man auch noch hätte machen können, anstatt diesen Schriftzug einzublenden. Da habe ich halt wieder hingegangen ist und so, das nennen wir jetzt Mordor. Cooler Name, es wird schon einen Landstrich so nennen. Ich weiß, das war so ein Produzent, der so war, Leute, da checken die nicht. Da müssen wir nochmal einen Schriftzug hier. Und, aber das hat sich ja eh so ein bisschen Einzug gehalten. Du musst jeden fucking Ort musst du irgendwie beschreiben, weil die Leute sind so dumm zu wissen, wo das spielt. So. Aha. Ey, ich habe jetzt ein Video gesehen, das war ganz spannend, ein Essay über so das Problem mit Streaming und so weiter. Und dann ging es auch um so die Streaming-Landschaft. Mhm. Und da wurde ein brancheninternes Interview oder ein brancheninternes Zitat so zitiert, natürlich, dass es anscheinend mittlerweile Screenwriters, Drehbuchschreiber gibt, die gesagt bekommen, ja, das ist nicht second screen enough. Also, dass man sagt, ja, das ist sozusagen nicht gut genug dafür, dass du halt nebenan noch dein Handy an haben kannst, zum Beispiel bei Netflix-Produktionen oder sowas, dass die Drehbücher dann zu komplex sind. Und deswegen wird dann schon von Seite der Produzenten aus darauf gepokert. Also, dann ist das Interesse gar nicht mehr da, irgendwas zu erzählen, was wirklich mitreißend ist, sondern man will eigentlich nur, dass die Leute es zu Ende gucken, während sie ihr Handy anhaben. Aber wird da auch irgendwas erklärt, dass zum Beispiel das weniger auf der visuellen Ebene stattfindet, sondern dass das mehr durch Dialoge erklärt wird? Ja, also zum Beispiel, das ist halt einfach dieses Over-Explaining, also dass das Phänomen, genau das meine ich halt, dass das viel häufiger vorkommt dadurch. Dass Sachen einfach nicht mehr, also dieses alte Prinzip Show, Don't Tell, dass das halt einfach gar nicht mehr Trend ist bei Streaming-Plattformen. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, aber Denis Villeneuve und zeigt, dass das alle haben wollen. Ja. Ja. Und ich finde es aber schon krass, also ne, wenn das wirklich so ein Erfahrungsbericht, wenn das dann wirklich so ist, dass dann teilweise da gesagt wird, ja, das muss hier alles gestrichen werden, weil die Leute gucken ja eh nicht mehr richtig hin. Ja. Ich glaube, das ist genau wie Kino so pervertiert wurde und jetzt kommt so der Abgesang auf Streaming, aber ich glaube, dass das genau wie beim Kino ist, wird sich immer wiederholen. Es gibt mehr so Perlen, die dann auf die Streaming-Plattformen auch gespielt werden, auch Serien und sowas, wo man denkt so, ey, krass, ja, und dann gucken es die Leute und dann, oh, ganz überrascht, die Leute wollen tatsächlich irgendwas mit Inhalt sehen. So, halte die Fresse, Produzenten. Ich habe das Gefühl, dass die Superhelden-Fatigue jetzt so krass zugenommen hat und dass das jetzt abgelöst wird langsam durch Videospielverfilmungen. Weil in den letzten Jahren kamen richtig viele gute Videospielverfilmungen. Und da kommt noch viel mehr. Ja, das wird, ich glaube, das wird nicht alles geil wie Fallout. Das wird nicht alles so nice wie Fallout werden. glaube ich nicht. Ja, guck dir mal Halo an. Also, was haben die aus meinem Halo gemacht? Gott, ich hab mir, das haben die auch so. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Du musst mal den Finalkampf aus der ersten Staffel anschauen. Nee. Das ist eine fucking Frechheit. Das sieht so aus wie so ein Anfang 2000er Videospiel. Ich habe letzte Woche halt diese, war das letzte oder vorletzte Woche, diese Schlagzeile gelesen, so, ja, ne, eine Streamplattform plant das nächste Spiele-Franchise. So, oh, cool, cool, was kommt jetzt? Und dann so, Tomb Raider, so. Oh. Ach, boah. boring. Also mit Alicia Vikander. Den habe ich immer noch nicht angeschaut. Ich auch nicht. Ich fand eigentlich den Ansatz ganz gut. Also, ne, so, das ging ja auch mit der Spielereihe so von wegen, wir fangen von vorne an. Junge Lara Croft und sowas und ein bisschen erwachsener halt, nicht mehr auf dieses geil, sieht die geil aus, ey, und sowas, ne, wie es früher so war. Mit den Angelina Jolie-Filmen bin ich ja auch ein bisschen aufgewachsen, weil ich mich ja immer im Fernsehen, ja, ich habe auch so ein kleines Herz dafür. Ja, das sind so richtige Guilty-Pleasure-Filme. Ja, genau. Furchtbar. Ich habe ja, die aber auch schon sehr lange nicht angeschaut. Ich auch nicht. Wenn ich die noch mal gucken würde, ich finde die wirklich schrecklich wahrscheinlich, weil die ganze Zeit sexualisiert wird ja auch, aber damals. Ich fand diesen einen Fight, wo sie zu Hause ist bei sich und dann mit diesen chronischen Gummidingern, wo sie von der Decke runter dann die ganze Zeit so rumläuft und schießt und dann wieder nach oben flitscht. Ja, das ist so drüber. Ach, ich habe jetzt so gedacht, ey, warum das? Es gibt so coole Spielereien noch und warum wieder mal Tomb Raider? Mhm. Nein, keine Lust. Ja, also, ich habe einfach keine Lust darauf. Ich mein, und deswegen, da fängt es schon an. Da fängt es schon an mit meiner Fatigue. Also es geht ja schon an bei anderen Filmen, zum Beispiel Angry Birds, dass sowas in Filmen kommt. Ah. Angry Birds 2, gar nicht so scheiße, das ist ja hier immer der Nummer 1 Hot Take. Ich hab noch einen Guilty Pleasure Film, eine Spielverfilmung. Moorhuhn. Battleship. Boah, nee. Ich finde diesen Film so richtig dumm. Geil. Der ist so dumm. Ja, das ist saudumm. Der ist die dumme Version von Pacific Rim. Und der hat schon Pacific Rim 2, der auch schon richtig dumm ist. Ja, das ist ja, okay. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber apropos upcoming Filme und Serien, was kommt denn jetzt eigentlich im Kino und im Serienbereich? Ich habe noch zwei Sachen. Du hast noch zwei Sachen? Die ich geschaut habe, über die ich mit euch reden wollte. Übergang. Ja, ich weiß, es ist okay. Ich weiß, dass ihr das hier nicht auf dem Schirm habt, aber ich muss auch hier mal so ein bisschen die Jugend hier mitnehmen. Yo, was ist denn hier? YOLO! Nicht mehr. Oh, nein, hör auf. So schnell. Ja, genau, das stimmt. Aber ich bin ja jünger als ihr und deswegen muss ich hier die Repräsentation für das, was gerade auf TikTok abgeht, Leute. Und es gibt zwei Serien, die gerade heiß diskutiert sind. Oh. Und ich wollte fragen, ob ihr davon mitbekommen habt. Überhaupt. Habt ihr eine Ahnung, was gerade. Jetzt kommt's. Was ist richtig? Angesagt. Auf deinen Tipp hin habe ich Baby Randy angeschaut. Ah, okay, ja. Das ist gut. Aber das ist was für Boomer. Im Vergleich zu der Serie, zu den Serien, die Xenia uns jetzt präsentieren wird. Und jetzt kommt hier Bridgerton Staffel 3. Boah, danke. Jungs. Was, wirklich? Erstens, ja. Bridgerton Staffel 3, die ist nämlich gerade gedroppt und zwar der erste Part von der dritten Staffel. Und also es ist so. Geht das jetzt bei allen so? Ja, das bei allen großen Serien. Tatsächlich haben die das zwei gesplittet. Und ich habe natürlich auch die ersten beiden Staffeln gesehen, weil man muss ja up to date bleiben. Aha. Und es ist jetzt so, dass der zweite Teil von der dritten Staffel am 13. Juni kommt. Also die splitten das sozusagen 4-4. Und es ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt immer unterschiedliche Paare pro Staffel. Ja. Und es gibt noch eine. Gibt es nicht noch Queen Charlotte oder so? Ja. Das ist eine Spin-off-Serie, genau. Oder beziehungsweise ein Prequel, weil Queen Charlotte ist ja eine Figur in der. Aber das mal angefangen zu gucken. Ach, okay, Marius. Also, ich habe das abgebrochen nach der Hälfte der ersten Staffel, weil es mir so auf den Sack ging. Es ging mir so auf den Senkel. Okay, sorry, wenn ich jetzt eine deiner Lieblingsserien zerstöre, aber. Nein, das ist nicht eine allein diese. Also, es gibt so eine Erzählerin quasi, so, wie heißt sie nochmal? Das ist Lady Whistledown. Ja, Whistledown. Bridgerton. Die macht immer so. Die bringt so eine Gazette oder sowas raus, da steht immer der heißeste Klatsch drin und bla bla. Ah. Also und so die spricht so, die erzählt das so, aber ja, es ist Gossip Girl in einem Fake-Historien. Ende 19. Jahrhundert? Genau, es ist so ein bisschen auf jeden Fall diese Phase von, also es ist kein wahres Historien, also es hat nicht den Anspruch, historisch akkurat zu sein, weil das ist ja auch alles so, dass zum Beispiel schwarze Figuren oder sowas da auch drin gecastet werden, ohne dass das jetzt irgendwie ein Es soll keine Rolle spielen, aber es gibt den Vorwurf, dass es halt, es macht das Ganze aber auch so ein bisschen blind gegen Rassismus. Es ist so, ja, es ist cool, lalala. Und genau, es ist umstritten, würde ich sagen. Ja, genau. Weil man kann diesen Case machen, von wegen, klar, man kann sowas so sehen. Es ist Repräsentation, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie vielleicht verklärend. Also ich wäre da auch ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Ja. Und es geht halt um diese Regency. Es geht um diese Superfamilie. die sind alle hübsch, die sind fast alle top, fast alle. Und es geht immer darum, dass die Kinder verheiratet werden. Und ja, da gibt es halt die Nachbarsfamilie, die sind alle dumm und hässlich, sind halt auch die Trottel. Und dann diese ganzen, und auch ganz furchtbar, also die Mutter von denen klärt ihre Töchter halt auch nicht auf und die sitzt so, ja. Ach ja, jetzt muss ich Sex haben, jetzt muss ich Kinder. Wie geht das? Und das ist so, what the fuck? Und da gibt es halt auch so, also der Typ, mit dem sie halt dann zusammenkommt, so der will halt keine Kinder haben aus Gründen. Und sie trickst ihn da so rein. Ich so, alter Schwede, du Bitch! Ja, also, in der Fangemeinde wurde das auch diskutiert, weil das ist wirklich auch eine schwierige Szene, finde ich, in der ersten Staffel. Aber dass sie ja doch zu Ende geguckt wurde. Oh, das ist so viel geguckt. Ende. Scheiße. Das ist im Finale nämlich. Scheiße, hab ich doch alles gesehen. Auf jeden Fall, es wird super viel rumgebumst. Ja, das habe ich nämlich schon gehört. Das hat meine Freundin erzählt. Sie fand die erste Staffel so cool, weil da so viel rumgebumst wurde. Und die zweite Staffel fand sie dann lame, weil sie nicht so viel rumgebumst wurde. Genau, weil das wäre nämlich jetzt auch ein bisschen mein Take gewesen. Aber ich fand halt, die erste Staffel hat schon noch ihren Charme tatsächlich. Weil es so viel rumgebumst wurde. Nein, aber zumindest sonst, also ich finde auch, man muss ja dann auch irgendwie einen Genreanspruch erfüllen und das ist ja historische Romanze, also würde ich sagen. Es ist ein bisschen wie Pride and Prejudice. Ja. Da geht es ja zum Beispiel. Historical Smut. Nein, aber da geht es ja teilweise auch um so Zwänge oder sowas von Figuren, gerade von Frauen, weil es war ja damals schon so, dass du auf diesem Heiratsmarkt, das war ja auch Arbeit. Da hast du ja politische auch, Sache. Genau, es war irgendwie eine Entscheidung, da hattest du meistens dann den Druck von der Familie, dass du irgendwie reich heiraten musstest. Meistens war irgendwie Liebe keine Option für die meisten Frauen. Und das ist ja so eine Serie, das ist eine Fantasie für viele. Und ich verstehe auch voll, dass das so seinen Anreiz hat. Mhm. Und das ist ja auch total beliebt. Und ich finde, das ist dann auch, ich bin da auch offen rangegangen. Ich hatte das Gefühl, die erste Staffel hat alleine wegen den Figuren mir Spaß gemacht, weil das waren schon noch eine Beziehung. Also wirklich, du hättest die zweite und dritte Staffel jetzt sehen müssen, weil das war teilweise, hatte das dann gar keinen Charme mehr, weil ich fand, in der ersten Staffel hatten die beiden noch eine Chemie und es wurde auch ganz spannend erzählt, dass er dieses Problem hat, dass er keine Kinder möchte. Mhm. Da gab es wenigstens noch Figurenentwicklung. Das hat mir jetzt, wenn ich jetzt über die dritte Staffel rede, weil ich habe die ersten vier Folgen jetzt geguckt, ja, hat mir hier total gefehlt, weil es geht jetzt hier um Penelope und Colin, also der dritte Bridgerton-Bruder, Colin und... Ist der Künstlertyp? Nee, ist Benedict. Ah. Benedict ist so ein bisschen der Rowdy. Ist das das Arschloch? Nein, das ist also der... Also es gibt die ganze Familie und im ersten geht es halt um die älteste Tochter, die Frau, und die hat einen Bruder und das ist ja so ein vorbemundenes Arschloch. Dem möchte ich einfach auf die Fresse gehen. Die ganze Zeit, der ist so befummelt, so ein richtig befummeltes Arschloch, aber selber halt so, meine Schwester muss auf jeden Fall wen heiraten, das ist wichtig, aber er selber bumst halt irgendwie so die eine, aber wir können nicht zusammen sein, weil die Politik halt so, Junge, du gehst mir so auf den Sack. Und tatsächlich, Marius, da müsste eigentlich die zweite Staffel gucken. Ja, da geht's um den. Weil da geht's um den und er kriegt halt vorgeführt, dass es so nicht läuft. Also ich muss schon sagen, er ist dieses Arschloch, was am Ende dann natürlich ne, ein bisschen Redemption komplexer wird und dann ein bisschen, ne, welche Dämonen ihn so plagen und so, also typisch auch. Es ist schon alles ein bisschen vorhersehbar und teilweise muss ich auch sagen, weil es wird ja auch immer gesagt, ja, das Kostümdesign und der Look, ich muss schon sagen, es ist alles, also es ist sehr hell und grell und das sieht schon teilweise auch nicht mehr so schön aus, jetzt gerade in der dritten Staffel. Aber es geht jetzt um Colin und Penelope und hier muss ich nochmal kurz sagen, ich gehe da schon rein mit, okay, das, was Bridgerton hinkriegen muss, ist diese Liebesgeschichte. Also es muss irgendwie, man muss da mitfühlen, man muss irgendwie mitfiebern und es muss auch heiß sein. Also das ist das Minimum, was ich jetzt hier erwarte. Und Leute, diese dritte Staffel hat mich wirklich fertig gemacht, weil Colin Bridgerton, der gibt mir so ein Ick. Also es war wirklich die ganze Zeit, habe ich diese Serie geschaut und das ist das, was für mich dann jetzt in der dritten Staffel gar nicht mehr funktioniert hat. Er ist so dieser Typ, der so auf Reisen war. Also es wird die ganze Zeit erzählt, er war halt auf Reisen, er hat viel gesehen, durch viele Städte gesehen. Paris, London. Ist er richtig weit gekommen. Ja, genau. Also nicht, spielt ja in London, aber auf jeden Fall ist er, ne, es wird am Anfang etabliert, er ist so dieser heiße Kerl, der jetzt heiß geworden ist auf seinen Reisen. Und wirklich, das ist so schlimm, weil in jeder Szene sagt er, also er ist so diese Lisa 19, die einmal so in Australien war. Und dann in jedem Dialog ist er, in Paris sind die Bordsteine ganz anders. Und wirklich, du denkst wirklich beim Schauen so, boah, bist du peinlich. Irgendwie, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und Penelope, das ist so es gibt ja unterschiedliche, oh Gott, jetzt komme ich hier, jetzt hole ich sehr aus, aber es gibt ja unterschiedliche Tropes, zum Beispiel in so Romanzen, Enemies to Lovers, also Feinde, die dann Geliebte werden, und die beiden sind Friends to Lovers, das heißt Freunde, die dann irgendwie Geliebte werden. Und Penelope ist einfach eine Figur, die sehr krass auch entwickelt wurde in den 3 Staffeln. Also das heißt, man fühlt sehr mit ihr mit, man wünscht ihr das Beste. Colin, wir wissen nichts über ihn, außer dass er halt gereist ist viel. Ich hab gern so eine Montage von ihm, so bumst sich um die Welt. Ja, ja, so ungefähr wird es auch dargestellt. Also er wird so als Womanizer also dargestellt, und man denkt sich so, du guckst die ganze Zeit auch gleich, also wirklich dieser Schauspieler, es tut mir sehr leid, aber er guckt die ganze Zeit so in die Kamera, und man soll ihn dann halt irgendwie mit dieser Schmalzlocke so heiß finden. Stimmt, die Schmalzlocke. Nee, und sie hat halt die ganze Zeit was Besseres verdient, und sie will halt die ganze Zeit mit ihm zusammenkommen, und er holt sich da durch die Gegend und ist dann halt so, ja, jetzt finde ich dich dann doch irgendwie attraktiv. Also es hat mich gar nicht abgeholt. Jetzt habe ich mir die Hörner abgestoßen, jetzt bin ich bereit fürs Eheleben hier. Ja, bla. Und das Lustigste ist aber, was ich euch jetzt hier erzählen wollte, worauf das alles hinausläuft. Die haben dann am Ende, also ich fand das auch alles dann sehr gekünstelt leider, die haben auch ein paar Momente, das ist dann auch ganz nett, aber dann am Ende ist das alles sehr gekünstelt, so dass man einen Cliffhanger hat. Also das ist dieses, ne, von Netflix, du machst es in 2 Teile, und deswegen musst du dranbleiben, und deswegen fühlt sich das alles mega gehetzt an dann in der letzten Folge. Und dann haben die halt was miteinander, und dann gibt es halt diesen Cliffhanger, oh Gott, werden sie jetzt heiraten oder nicht? Und dann läuft während dieser Szene, läuft einfach in einer Orchester, also in so einer String-Version, ein Song von fucking Pitbull. Stimmt, das muss man sagen. Ja. Das ist die ganze Zeit, die spielen die ganze Zeit moderne Popstücke halt mit Orchester. Ja. Genau. Das ist wirklich auch in der ersten Staffel schon so, hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, ach so, das ist, keine Ahnung, hier irgendwie Taylor Swift und oder was, sowas. Was von Pitbull? Oh, ich glaube, Hotel. So dieses, give me everything tonight, dieses give me everything tonight. Und ich habe halt so laut lachen müssen, weil ich habe schon auf TikTok so Edits gesehen von Colin, wie er halt Pitbull ist, weil er ist ja so um die Welt gereist, und deswegen ist er Mr. Worldwide. Und dann so er mit so Glatze und so Sonnenbrille. Wow. Und ich fand so, das hat für mich, cool. Das hat mir alles gegeben, weil ich wirklich dann das nicht mehr ernst nehmen konnte. Wow. Ja, es lohnt sich vielleicht, wenn man, ich weiß nicht, ich werde doch den zweiten Teil sehen. Vielleicht irgendwann rede ich nochmal mehr über Bridgerton, in ich mache mal ein Special drüber oder so. Ich glaube, ich drehe einen Fanfilm von Bridgerton, wie es wirklich ausgeht, und das endet quasi nicht in der französischen, sondern in der englischen Revolution. Die kommen alle unter die Guillotine. Oh Gott. Ja, also ich fand, die sind, das ist so, boah, privileged people, es ist so widerlich. Ey. Und das Schlimme ist auch, dass in den ersten beiden Staffeln gab es auch ein Pärchen, was dann auch nicht so privilegiert war. Also da ging es dann auch darum, dass sie nicht so viele Mittel hatten. Und sind die dann auch drauf eingegangen. Und das fand ich eher spannend, weil das hat dann nochmal das so ein bisschen kontrastiert, und dann wurden auch so Zwänge dargestellt, gesellschaftliche. Jetzt haben die halt in der 3. Staffel, sind die so an Reichtum gekommen, weil sie reich geerbt haben, und jetzt müssen sie sich auch in diese Gesellschaft integrieren. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt keine Figur mehr, die nicht Teil dieser, ne, so dieser High Society ist irgendwie. Und ich finde es halt voll schade, weil ich da mir auch denke, dann klammerst du übelst viele gesellschaftliche Probleme aus, und es ist halt übelst eindimensional. Also ich finde halt wirklich tatsächlich, dass die 3. Staffel mir bisher am wenigsten gefällt. Das ist der reine Eskapismus. Ja. Also es gibt kein das Schlechteste auf der Welt ist, der Sex war schlecht, sorry. Das ist das Schlechteste, was hier passiert. Ja, also ich würde es halt auch nicht ganz verteufeln, aber ich will schon sagen, dass ich halt die 3. Staffel wesentlich schwächer fand, und ich sehe auch deine Kritik, Marius. Ich will eine gute Sache sagen. Das Einzige war irgendwie die jüngste Schwester, die so die herausfinden will, wer diese Labertante ist. Genau. Das ist, glaube ich, die einzige Figur, wo man sagen kann, ey, die ist so progressiv, die will nicht in diese du bist eine Frau, trag ein Kleid und heirate, Rolle ist die einzige, die ausbrechen will. So die einzige relatable Figur. Das stimmt. Sie ist so ein bisschen wie die Figur von Saoirse Ronan in Little Woman zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt von Greta Gerwig. Also da geht es auch so ein bisschen darum, wie ist das, wenn du anders bist als diese Gesellschaft? Also das hat Bridgerton schon auch einen eigenen Kopf hast. Und das heißt, es ist jetzt auch nicht ganz trashig, also wirklich, also würde ich schon sagen, aber ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, die 3. Staffel hat jetzt nicht viel zu bieten, wegen Colin, Mr. Worldwide. Und ja, hier, also ich weiß, es ist jetzt ausufernd, weil der Podcast soll ja nicht so lang sein, aber ich habe auch noch Maxton Hall geguckt. Das ist auch eine Serie, die da haben schon abgeht. Ganz viele Leute in den Kommentaren nachgefragt, Mad Maxton Hall. Ob wir noch was dazu Maxton Hall machen. Was ist denn Maxton Hall? Auf Prime ist das, ne? Auf Prime, das ist auch eine Teenie-Verfilmung von einer Buchreihe, also Die Welt zwischen uns. Das ist eine deutsche Serie tatsächlich. Welt zwischen uns? Und Damian Hardung, den kennt man auch zum Beispiel aus How to Sell Drugs Online Fast. Ja. Der spielt da den Loverboy, und Harriet Herbig Mutton heißt die, spielt Ruby Bell. Und da geht das Spiel. Den habe ich schon mal gehört. Ja? Von der Schauspielerin oder von der Figur? Den Rollennamen irgendwo, keine Ahnung. Okay, also das geht schon ziemlich ab gerade. Also das Maxton Hall. Dafür, dass es eine deutsche Serie ist, wird es auch im Ausland tatsächlich sehr viel geschaut. Also ich habe sehr viele Meldungen auch bekommen, so von wegen, ja, ich gucke das auf Deutsch und sowas. Also es ist so ein bisschen wie Elite damals aus Spanien, dass das jetzt hier in Deutschland so... Endlich mal eine Serie, die man im O-Ton gucken kann. Ja, und ich habe das noch nicht zu Ende geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe halt die ersten 4 Folgen gesehen und... Ja, es geht halt darum, Ruby Bell, sie kommt aus einfachen Verhältnissen und meldet sich oder hat ein Stipendium bekommen für so ein Elite-College. Mhm. Genau, und da wird sie nämlich dann auch dazu so getrimmt oder von sich selbst auch sehr diesen inneren Drang, unbedingt nach Oxford zu gehen. Wann spielt das? Ist das jetzt? Das ist ja jetzt. So okay. Aber das spielt schon in Deutschland, das oder? Das spielt tatsächlich in England. Das ist aber so ein bisschen das Komische. Also das Rosamunde-Pilcher-Ding, was ja auch so deutsches Produktionsding ist, aber es ist so, well, well, Mr. Blabla, so ja, wir tun ja einen auf Englisch. Das ist so Englisch, das ist so also, geil. Also es ist das für Rosamunde-Pilcher für die Kleineren. Das ist halt aber komisch. Ich finde das auch so geil, wenn du so deutsche Produktion hast und dann heißt die Figur Jack Smith. Das ich bin Jack Smith und ich wohne in Darmstadt. Jack Smith. Ja, das Lustige ist halt, die Figur von Damien Hardung ist ach, halt Moment. Einfach. Das halt, stopp. Idee ist von Mona Kasten. Die hat doch diese. Das war früher mal eine YouTuberin und die ist Autorin geworden und die hat diese Save Me-Bücher geschrieben. Das sind die Save Me-Bücher. Ach so, das ist ja, das genau. Sind die Save Me-Bücher. Ach so. Also, genau, das sind die. Das basiert auf dieser Buchreihe und das ist natürlich auch sehr populär gewesen. Okay. Und tatsächlich ist das auch das Lustige. Oder das teilweise Unangenehme, weil der Damien Hardung, Damien sage ich jetzt auch schon, seine Rolle heißt halt James Beaufort. Also das ist halt wirklich richtig schlimm. Gott. Und oh, er ist halt so. Die reden sich auf Deutsch immer, hey James, ja, wie geht's dir jetzt? Und was machst du mit Oxford? So ungefähr. Und Beaufort. Und sein Vater wird auch gespielt, oh, den kennt man auch irgendwoher. Und er hat so einen holländischen Akzent auch im Deutschen. Also tatsächlich sind die Familie, die Beauforts sind natürlich. Sagen wir die Beaufrosts. Ja, genau. So die Tiefkühldynastie. Das war die ganze Zeit konstant mein Gag auch, weil die sind halt so eine, die haben so eine Modemarke, so eine reiche Modemarke, das sind halt, ist halt übelst die Rich Family, also erst so diese reiche Bonze und die beiden so, ne, verlieben sich dann ineinander, also es haben so ein bisschen so, die hassen sich erst und weil sie ist ja so diese Vorzeigeschülerin und er ist halt so dieser reiche Typ, der sich alles leisten kann. Aber wie schafft es die aus seinen Verhältnissen hier in unsere Kreise? So ungefähr, so aber auch, also er wird schon dann deutsche, auch von deutsche ihr outgecallt. Ein bisschen, nein. Nee, also es ist schon, ich habe da auch den Anspruch gesehen, auf jeden Fall das so darzustellen, dass das sie halt auch weniger Mittel hat und dass sie das ihm auch so vorführt, wie eingebildet er auch einfach ist und weil er denkt, er kann sich mit Geld alles kaufen und darum geht es schon so ein bisschen, dass er das dann auch so ausgetrieben bisschen, bekommt. So ein bisschen wie Schloss Einstein. Die waren immer so, die Schloss Einsteiner gegen die Leute vom Dorf, so die Realschüler vom Dorf. Ja, so ein bisschen. Und ich habe teilweise auch so gesehen, die Serie, ihre Familie von Ruby Bell, die sind auch wirklich voll süß. Also der Vater sitzt halt auch im Rollstuhl und das wird dann schon alles mit sehr viel Detailliebe erzählt. Mhm. Aber wirklich, diese Dialoge sind so schlimm in dieser Serie. Also es ist wirklich, das ist echt... Teilweise musst du einfach lachen, weil das wird dann auch, der Kitschregler wird hochgedreht, dann fällt er irgendwie in so einen Pool und dann... Keine Ahnung, denkt sie so, sie ertrinkt und dann wird das alles so übelst dramatisch. Also es ist ein bisschen wie in so einer spanischen Soap oder so. Telenovela. Ja, so eine Telenovela. Aber hast du auch die Bücher gelesen? Ich habe das erste Buch habe ich gelesen. Aber haben die das quasi, ist das so eine 1:1-Verfilmung oder gehen die dann schon, ne? Also ist das dann, sind die Dialoge in den Büchern auch so triefend? Also die Dialoge, klar, natürlich ist das auch ein, ich weiß noch das Buch, das war jetzt auch nicht es mein Lieblingsbuch, genau. Es heißt Save Me. Ja, also. Wie heißt das zweite Buch? Aber es hört sich so nach einer ganz. Save You? Save und? Save Us. Ja. Immer, sie hat noch eine andere Buchreihe geschrieben: Begin Again, Trust Again, Feel Again, Hope Again. Dream Again. Das klingt aber auch wie so ein Dune-Spin-Off. Das klingt wie ein fucking Wandtattoo. Das stimmt. Live, das habe ich tatsächlich tatuiert. Hope Again. Ich muss kurz eine Sache, ich finde das so absurd. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Maxton Hall. Und man kann ja, auf Wikipedia-Seiten gibt es ja die Hyperlinks, ne, dass man zu anderen Artikeln kommt. Und hier steht dann bla bla bla, Oxford University. Er versucht mit allen Mitteln Rubys Schweigen zu erkaufen, aber dann funkt es plötzlich zwischen den beiden. Und hier ist einfach ganz random das Wort funkt verlinkt Und da wird man weitergeleitet bei Wikipedia auf den Funken, also auf das Wiktionary. Verb Funken. Wow. Hä? Das ist wirklich random. Das ist so random. Sehr, demnächst sehr alle random. Wörter direkt zum Wiktionary, damit du alles nachgucken kannst. Ja. Aber es, also es ist quasi so, wir führen die jüngere Generation so ein bisschen an so Kitsch-Roman ran und mit 40 geht's dann an Rosamunde Pilcher langsam. Ja, also ich finde, ich kann mir vorstellen, dass wenn man auf das Genre steht und dass man so eine Geschichte möchte, wo man schon auch so weiß, was man kriegt, also diese Trope gut ausgeführt, dann finde ich das tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich mehr Spaß hiermit gehabt als mit Bridgerton Season 3. Ich fand auch tatsächlich, dass die Schauspielleistung von Damon Hardung und Harriet Hebbing nicht schlecht war. Also sie spielen schon ihre Rollen. Also er ist halt so dieser, wirklich, du willst so in sein Gesicht schlagen am Anfang auch. Also ja, es ist dann auch immer so dieses Ding, wo ich denke, seit wann machen wir Reichsein wieder so geil? Also so, das ist schon so auch, dass er diese schicken Uhren hat und dass er sie dann auch so einlädt und alles. Das ist ein bisschen dieses Christian Grey-Ding, so, was ich dann schon auch ein bisschen, würde ich sagen, kritisch sehe. Das muss man auch mal hinterfragen, wieso das immer so in diesen neuen Produktionen immer so dargestellt wird, als wäre das so das Attraktivste, was du machen kannst, einfach jemanden einzuladen die ganze Zeit. Aber gut, ich will jetzt hier kein Essay draus machen. Aber trotzdem finde ich dann, die Chemie der beiden war schon gut. Aber mich hat es halt rausgerissen bei diesen Szenen, wo dann die beiden tanzen und dann wird das alles so Slow-Mo und dann, okay. Nee, da bin ich schon raus. Aber gut, ich bin halt auch nicht mehr 15, 14. Vielleicht ist es dann trotzdem, würde ich nicht ausschließen. Ja, genau. Deswegen gucke ich mir diese ganzen Serien an, damit ich hier noch mitreden kann. Aber nein. Ich würde sagen, ja. Das Drehbuch an allen Fong hat Daphne Ferraro und die hat auch in Dark mitgeschrieben. Oh, krass. Okay. Ja. Vielleicht wird es ja noch Dark. Vielleicht kommt da noch in so ein Plot-Twist, so von wegen. Willkommen in der Apokalypse. Ja, ich habe auch nicht zu Ende geguckt. Dann wird es wirklich Mad Max Hall. Ja, das wäre krass, das wäre krass. Ich kann mir schon vorstellen, wie es auch endet. Das ist halt auch immer so ein Ding bei so Serien. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr überraschend. Aber beide machen Auslandsjahr in Australien. Vielleicht. Also ich glaube auch schon am Ende wird sie, ich habe ja noch nicht zu Ende geguckt, mir fehlen noch drei Folgen, glaube ich, drei, vier Folgen, wird sie wahrscheinlich ihr Oxford-Stipendium kriegen. Ja. Und dann aber werden die beiden dann zusammenkommen. Ach, und so ein bisschen Gilmore-Girl-Ende, so von wegen, Karriere oder Family. Ja, das ist ja, er durchkreuzt ja auch ihre Pläne so ein bisschen die ganze Zeit. Weil sie will ja den Schulleiter beeindrucken. Und er ist dann, also das ist wirklich so eine schlimme Szene auch, wo sie das so eine Spendengala organisieren muss, damit der Schulleiter ihr so ein Empfehlungsschreiben schreibt, was auch so richtig komisch konstruiert ist, weil ich so denke, welcher Schulleiter sagt, wenn du diese Spendengala arrangierst, dann gebe ich dir, also so Erpressung einfach, aber gut. Und dann, gute Noten reichen hier nicht. Ja, und dann seine so Jungsgruppe und er engagieren dann, nachdem der Schulleiter auch so gesagt hat, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Spendengala. Oder nee, das ist nicht eine Spendengala, das ist so ein Tag der offenen Tür für so neue Schülerinnen, die dann, ne, da musst du einen guten Eindruck machen. Und dann war so, ja, das hast du sehr gut gemacht, Ruby, ich gebe dir deinen Film schreiben. Und genau in dem Moment kommen halt so Stripper rein. Und so schmeißen dann den Laden und tanzen dann so den Schulleiter an und alles. Und das hat dann halt so er gemacht, weißt du, weil er so ein bisschen so. Richtiger Pranker. Dieser, genau, Prankster. Richtiger Prankster. Und ja, dann gibt es einen Konflikt. Naja, egal. Also, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Trash, dann guckt Maxton Hall. Das ist dein Trash-TV. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Es darf ja auch mal Trash sein. Ja, ne? Aber deswegen. Ich dachte auch, wir können hier diesen Podcast nicht machen, ohne über diese beiden Serien geredet zu haben. Jetzt. Arrest my case, können wir weitermachen. Ja, dann mach doch gerne direkt weiter. So, ja, weil klar. Es gibt ja noch andere Sachen, die man sich angucken kann. Jetzt mache ich die Überleitung dazu. Ja, man kann sich noch weitere Sachen angucken. Zum Beispiel, Xenia. Ja, zum Beispiel Furiosa, Mad Max Saga. Da haben wir eben schon drüber geredet bei dem Fanfilm. Ja, das ist der das neue Prequel zu den Mad Max Filmen und Fury Road von George Miller. Und Jonas hat den Film nämlich auch gesehen. Marius, du hast ja die Kritik gemacht. Willst du da auch noch was zu sagen, Jonas? Ich war jetzt nicht ganz so begeistert wie Marius. Ich fand ihn schon gut. Die Stunts waren wieder auch sehr geil. Aber ich finde, Mad Max hat dann doch noch mal da so, setzt dem Ganzen dann doch noch mal eins drauf. Also ich habe gerade noch mal auch, ich habe die Kritik auch geschnitten, so ein bisschen durch noch mal den Film angeschaut. Und ich war jetzt im Großen und Ganzen nicht so angetan, weil es ja auch so die erste Geschichte ist. Also ich finde halt, bei den anderen Filmen war es halt immer so ein kurzer Zeitabschnitt von Mad Max aus seinem Leben. Viel Action und dann weiter. Und hier haben wir wirklich so einen Zeitabschnitt von einem Jahrzehnt oder sowas oder sogar länger, wo wir halt Furiosa begleiten. Und der Film ist auch echt relativ lange und so sehr episodenhaft. Der ist auch in so fünf Kapiteln aufgeteilt. Kapitel aufgeteilt, okay. Genau. Mhm. Und deshalb hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wie so wirklich so 2 Stunden fast nonstop Action bei, wie bei Fury Road. Mhm. Ja, Fury Road ist schon anders. Hast du denn Bock, den zu gucken, Xenia? Definitiv. Also ich bin also auch auf jeden Fall im Kino schauen. Ich fand den jetzt nicht so geil wie Marius, aber ich fand trotzdem, dass das ein Kinoerlebnis ist. Okay, weil ich finde auch tatsächlich, dass man ja, also Fury Road funktioniert ja mega gut für das, was es ist, weil es ist einfach so eine Verfolgungsjagd, die einfach krass inszeniert ist und wo alles mega aussieht und wo halt einfach diese Action, also ich muss schon sagen, das ist einer, ne, der, habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, so einer der besten Actionfilme, finde ich so, in den letzten 20 Jahren oder sowas. Und ich finde dann aber auch, dass man bei Furiosa vielleicht sich auf was anderes einstellen muss. Also das habe ich jetzt sowieso schon gemacht, weil es ja darum ging, dass mal auch mehr Lore etabliert wird, dann ihre Backstory erzählt wird und Es bleibt halt am Ende ein Mad Max-Film, das habe ich in der Kritik auch gesagt, so, es soll jetzt ja kein Deep Storytelling erwarten. Es wird eine ziemlich klassische Geschichte erzählt. Okay. Von, es ist eine klassische Helden-Heldinnen-Reise. Rache. Und Rache wird genommen. Und ich finde, die größte Überraschung ist Chris Hemsworth. Wirklich? Ich muss sagen, ich fand den, fandest du den gut in dem Film? Ich fand ihn im Trailer so, kaufe ich ihm das ab? Ja. Und im Film ist schon, der hat, echt? Der hat krass, eine gewisse Präsenz und der, keine Ahnung, das ist so, als wenn Chris Hemsworth einmal so, ich muss nicht mehr Thor sein, weil er hat sich auch kritisch zum letzten Thor-Film ja geäußert. Und von wegen so, der läuft jetzt so frei. Also der darf einfach mal Wahnsinn spielen. Der läuft frei, meine ich so im Sinne von wegen, kann man die Sau rauslassen. Er lässt so ein bisschen die Sau raus und der ist halt so ein Wüsten-Jesus. Und das ist cool. Also aber warum mussten die dem diese Nase aufsetzen? Das ist Nase ein bisschen weird. Das hat mich auch im Film gedacht. Damit er vielleicht nicht allzu sehr der Schönling ist. Ja, dann hätten die dem halt irgendwie eine Narbe machen. Keine Ahnung. Aber trotzdem eine lustige Frisur machen. Das ein bisschen komisch aussah, weil das in dem Trailer, also ich habe den Film, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber ich fand halt, da dachte ich so, oh Gott, das wird, glaube ich, richtig unangenehm. Also so Fukuhila. Fukuhila. Fukuhila wäre witzig gewesen. Das passt nichts, aber doch. Das ist auch so Australian, finde ich. Ja. Fukuhila hätte schon gut gepasst. Aber ja, weil ich dachte, das ist ein anderer, so Thor in einem anderen Font. Ich dachte die ganze Zeit so, als ich Chris Hemsworth gesehen habe, boah, das könnte auch Thor sein, wie er irgendwie so einen. Die Kostüme, ne? Genau, wie er so eine komische Nase anhat oder irgendwie nochmal ein paar Kilos zugelegt hat, keine Ahnung. Nee, aber ich finde, er hat schon eine gute. Also ich finde, er passt halt in diese Galerie von Mad Max-Verrückten. Und wenn man sich halt so die ersten Filme anguckt, die sind hier auch nicht so krass drüber. Also Toe Cutter, der erste Bösewicht, ist halt schon so ein verrückter Typ, aber er ist halt nicht so drüber. Mhm. Und ich finde, das passt schon sehr gut in die Welt rein. Aber nur, was mich jetzt auch, wo ich auch ein bisschen drüber nachdenken musste, was mich so ein bisschen gestört hat oder was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass es nicht so viele neue, krasse Gefährte gab. Ich fand halt in Fury Road gab es halt diese Warwick, dann gab es diesen von dem Menschenfresser, dieses geile Ding. Es gab so viele Sachen. Und das wird hier so ein bisschen recycelt auch, weil es ja klar ist, das Spiel ja davor. Prequel, ja, genau. Es gibt auch diese Warwick und es gibt schon so 1, 2, 3 neue Sachen. Mhm. Aber bei Fury Road war halt so wirklich so komplett geflasht, was da alles. Ich kann mir vorstellen, dass es beim nächsten Mad Max halt nochmal ein Schippe draufgelegt wird. Aber ich finde auch schon, was der Truck jetzt kann, konnte der andere Truck halt in Fury Road nicht. Ja. Und das war so. Das ist cool. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber da sind Sachen an dem Truck befestigt. Mhm. Ja. Und ich so, okay, sieht nett aus. Und dann hat das Ding aber eine Funktion. Und ich so, okay, es ist witzig. Okay. Ja. Ich freue mich drauf eigentlich. Noch ein, zwei Worte wegen Kritiken, weil wir in den letzten Wochen. Stimmt, da wollten wir was zu sagen. Wir wollten noch ein kurzes Statement von Cinema Strikes Back. Genau. Kurzes Serious Time. Wir hören auf. Ja, wir haben in unserem im Staffelwechsel, da haben wir ja ein Update-Video gemacht und haben gesagt, wir wollen auf eure Wünsche da draußen hören und haben eigentlich gesagt, dass Alpa mehr Kritiken macht. Und also auch so ein bisschen die meisten. Genau. Und jetzt war in den letzten Wochen ja irgendwie, ich habe du hast ein paar gemacht. Ja. Das lag einfach nur daran, dass wir nicht gesagt haben, boah, fuck it, sondern Alpa ist einfach krank gewesen eine ganze Zeit lang und konnte tatsächlich auch nicht ins Kino gehen und keine Kritik machen. Deswegen sind wir quasi alle eingesprungen, damit wir Content liefern können. Und teilweise war es auch so, dann lag die Presseverführung einfach so ungünstig. Hm. Die werden auch, ihr müsst das euch so vorstellen, dass meistens ist es so, man bekommt die Presseverführung so, die Einladung dafür so ein paar Tage, eine Woche davor ungefähr. Und Alper hat halt schon so ein paar freie Tage eingetragen und jedes Mal war die Presseverführung halt an dem Datum. Also das war jetzt die letzten Wochen und Monate einfach ungünstig. Das ist keine Absicht, dass wir das so machen, sondern einfach Ja. Schicksal. Schicksal. Ja. Das Planung. Ist, Planungsmäßig. Was ist passiert? Das Leben. Das Leben. Arbeit. Ja, also deswegen, sobald Alpa wieder da ist, werden wir den versprochenen Kurs wieder dann aufnehmen. Dann machen wir wieder Platz hier. Hey, bald startet House of the Dragon. Stimmt. Und dann habt ihr 8 Wochen Alper. Ja. Ja, das wollte ich nämlich auch noch Falls sagen. Falls er nicht krank wird. Ja, ne? Stimmt. Weil wir letzte Woche ja auch keinen Podcast gemacht haben und da gab es ja diese eine Woche, wo gefühlt so alles gedroppt ist. Also wir haben ja über den Reset Power Trailer geredet. Dann kam House of the Dragon. Ja. Dann kam Dune Prophecy. Ja, dann kamen erste Bilder von den The Last of Us, von der Last of Us zweiten Staffel, die mich emotional sowieso schon zerstört haben. Und ich war wirklich, es gab so einen Tag, ich war so aufgeregt, ich bin mit so Klopfen im Herzen eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit war, oh mein Gott, was kommt morgen? Was kommt morgen? Was wird released? Das Geile war nämlich auch, dass wir haben den Trailer zu Rings of Power schon ein bisschen früher bekommen, haben den schon anschauen dürfen, haben das dann auch vorbereitet, dass wir das eben an dem Tag dann veröffentlichen können, wo auch der Trailer rauskommt. Und das war schon, es war intensiv. Voll, ja. Dass wir wussten da wirklich das schnell machen, dass wir das richtig hinbekommen. Ja. Und dann wurde halt am gleichen Tag noch House of the Dragon veröffentlicht. Und dann kam Xenia schon rein, morgens. Und ich gucke sie so an und sage so, ich glaube, wir machen nicht den House of the Dragon Trailer. Und Xenia so, boah, zum Glück nicht. Also, ja, das muss halt auch immer, das muss ja auch schnell gehen. Genau, da, ich glaube, das ist auch intensive Arbeit. Ne? Wir haben ja auch hier irgendwo unsere Grenzen. Ich glaube, das wäre, also dann wäre der sehr spät rausgekommen, die Besprechung. Genau. Und es gibt ja auch zu House of the Dragon den Teaser und Trailer, gibt es ja auch schon etliche Videos. Wir haben eure Kommentare gesehen, aber wollten das, haben es überlegt, aber ich glaube, es wäre zu viel gewesen. Es gibt eine Kurzfassung auf Instagram. Hast du ein kurzes Video gemacht, einen kurzen Eindruck zu dem ganzen Markt. Aber tatsächlich, wir haben auch tatsächlich irgendwo unsere Grenzen, gerade wenn eine Person krank ist und eine andere Person hat Urlaub. Also nicht nur das, also das ist auch so ein bisschen die Sache, wir haben schon 3 Trailer-Analysen gemacht, so 3 Trailern von House of the Dragon. Und jetzt dieser neue Trailer, gab es schon ein paar neue interessante Szenen, aber halt nochmal, also ich finde 3 Trailer-Analysen zu einer Staffel, ist gut. Warum müssen die auch noch einen Trailer veröffentlichen? Ja, ich meine, es hätte ja eigentlich gereicht. Das war absolute Absicht. Die haben einfach gewartet, dass wir voll sind. Jetzt zeigen wir es euch. Ja, ist halt. Ja. Deshalb, es kommt keine Trailer-Analyse, aber es kommen viele Videos zu House of the Dragon und natürlich die Folgenbesprechung. Genau, es kommt bevor die Folgenbesprechung kommen, kommen noch ein paar Videos. Ja. Oder, ne? Und es ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ist nächsten Monat, oder? Das ist nächsten Monat. Nächsten Monat geht's schon los. Also, wir haben noch so ein paar so Specials zu geplant. Wir können ja mal so ein bisschen. Oh, jetzt hast du ein Nähkästchen plaudern. Hinter den Kulissen, das geht ab. Es wird eine Game of Thrones Fernand Full Donuts Folge geben. Oh. Wir haben zu einer Figur auch ein interessantes Special. Vielleicht werden wir noch ein paar andere machen, während die Serie veröffentlicht wird, wenn sich irgendwas Cooles ergibt. Mhm. Im Vornherein haben wir noch ein Special von Xenia. Das wird dann quasi in der Woche vor House of Dragon starten. Und zum krönenden Abschluss haben wir unsere Kooperation mit dem WDR Funkhausorchester. Und da haben wir auch ein Video, das ich vorbereite gerade noch, zu dem Main Theme von Game of Thrones, wo ich schon seit einem Jahr dran arbeite, immer mal wieder. Also nicht die ganze Zeit, aber ich habe schon richtig Bock auf die Veröffentlichung. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu schreiben. Und, das wird krass. Das wird cool. Ja. Ich freue mich auch sehr auf die Zeit. Ja. Also, und noch eine Sache, Rings of Power haben wir auch eine Trailer-Analyse gemacht. Es wird natürlich auch Folgenbesprechungen geben. Wir wussten bei dem Trailer noch nicht, wann die Serie startet. Am 29. August wird die jetzt starten. Weil in der Version, die wir gesehen haben, waren die Daten noch nicht drin. Das stimmt. Aber da machen wir auf jeden Fall auch Folgenbesprechungen zu. Ja. Uff. Ja. Also es kommt jede Menge Content. Wir haben viel zu tun. Ja. Ja. Genau so, um jetzt nochmal zurück zu den Starts zu kommen. Ja, genauso wie Timothy Chalamet viel zu tun hat, weil der ist ja jetzt auch noch mal in einem anderen Biopic gecastet worden. Also ich sehe die ganze Zeit, wie er der ist gerade ein bisschen so overused. Der ist in diesem Tom Holland-Mode. Ja, voll. Der neue große Star, der neue Leonardo DiCaprio, das hat man ja schon vor ein paar Jährchen gesagt. Aber er war ja auch in einem Film, der jetzt auf Wow erscheint. Wow. In Wonka. Und genau, am 24.05. nämlich gibt es den Film dann in der Heimkino-Premiere. Und genau, den haben wir ja auch alle gesehen. Nee. Du, was? Wie? Ihr habt den beide nicht gesehen? Überhaupt keinen Bock. Haben wir da. Okay, krass. Wir waren nicht in der Pressevorführung und ganz ehrlich, ich hatte echt auch null Bock drauf. Oha, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Saßen wir da nicht alle zusammen? Nee, ich war nur mit Lenny und Alp. Ja, genau. Den Grund siehst du in der Handlungsbeschreibung, weil. Ja, und dann hat dann kam auch so raus, dass so viel drin gesungen wird und dann habe ich ihr schon abgeschaltet. Ja. Oh, ihr seid so grinch. Ich guck den irgendwann, vielleicht ja jetzt. Stimmt, jetzt in der Heimkino-Premiere, gönnt euch. Nee, ich doch fand nicht. Den ja auch nicht so geil. Deswegen, ich habe jetzt hier die falsche Person sitzen, weil Lenny mochte den Film ja und ich fand den ja auch ein bisschen scheiße, weil deswegen, weil da, ja, ich fand den nicht so toll. Ist das nicht so ein Wohlfühlfilm? Also der ist ja überhaupt nicht so dark, wie eigentlich Charlie Schokoladenfabrik so in den Untertönen eigentlich ist. Genau, ich fand tatsächlich, dass visuell war das alles sehr werbemäßig. Also ich fand auch, dass die einzelnen Songs teilweise nervig waren. Einige mochte ich, also es gab einen Song, den ich mochte, aber Timothy Chalamet, um jetzt was Positives zu nennen, hat die Rolle auch ganz gut gefüllt, das hatte ich auch nicht erwartet am Anfang, aber dann am Ende war es wirklich nur so eine Werbung, also so eine für Schokolade und es war auch sehr kapitalismusverherrlichend tatsächlich, fand ich auch, also es war so am Ende, kauft euch geile Sachen und dann geht's euch gut. Zucker ist nice. Fand ich jetzt aus so einer ideologiekritischen Perspektive ein bisschen schwierig, aber so am Ende war das ein ganz netter Weihnachtsfilm, aber auch nicht mehr. Und ich hatte halt einfach nicht so viel Spaß damit, weil ich das nicht ausschalten konnte. Also ich konnte meine, wisst ihr, so diese Analyse von, boah, was schaue ich mir hier gerade an, also was verherrlicht das, konnte ich nicht so ausschalten. Aber am Ende, ich will da jetzt nicht sagen, ich kenne viele Leute, die viel Spaß mit dem Film hatten. Und vielleicht ist es ja was für euch, wenn ihr Weihnachtsstimmung haben wollt. Jetzt im oder Schokolade liebt. Mai. Oder nochmal einen Grund sucht, Schokolade zu essen. Oder das. Ja. Es gibt eine Serie, die vielleicht dir mehr gefällt, Marius, nämlich Jurassic World, die Chaos-Theorie auf Netflix. Die startet nämlich auch am 24. Das ist ein random Titel. Und ja, es bezieht sich auf den ersten Film, ne? Also. Jonas, keine Reaktion. Es geht um Darius Bauman, ein junger Paläontologe, der in der Wildnis Kaliforniens lebende Dinos entdeckt. Was? Das kenne ich ja gar nicht. Ja, diese Woche ist nicht so eine starke Startwoche. Nee, es ist also. Das ist eine Kinderserie. Ja, es ist eine Animationsserie. Das ist ja schon, keine Ahnung, die. Ich find's halt so witzig, weil Marius ist halt der ultra krasse Jurassic Park Ultra. Und umso länger dieses Franchise existiert, desto mehr wird Marius quasi auf der Folterbank gestreckt. Also, was machen die nur mit deinem Franchise? Leid. Also, ich habe ja die Frage gestellt, wann das ist auch nicht die erste Kinderserie, ja, das ist die zweite, also ich glaube, die basiert hier irgendwie drauf. Jahr, oder vorletztes Jahr kam noch was, ne? Da war ich ja, schon mit so Kindern im Park halten. Ich habe da auch reingeguckt. Geschaut. Oh mein Gott, ne? Also, bestimmt ganz toll für die junge Generation, aber ich denke so, wann ist das passiert? Wann ist es gekommen so von, ey, Dinos, die Menschen fressen, die gerade auf dem Klo sitzen, in die Arme preisen und sonst irgendwas. Ist das was für Kinder? Ja, machen wir. Ich meine, gut, ich verstehe, das Dino-Thema ist ja schon groß bei Kindern seit ein paar Jährchen. Ja. Also ich muss sagen, das ist ja also das war schon immer groß. Ja, genau, das war schon immer groß. Man muss auch sagen, als Jurassic Park 93 rausgekommen ist, das Erste, was ich von dem Film mitbekommen habe, war das Spielzeug. Und ich habe auch das Spielzeug gekauft und ich war halt auch jung. Aber für mich war das nicht so geil. Funny Welt, weil ich wollte auch ja, ich war schon immer so richtig krasser Cineast halt. Nee, ich wollte schon mit 5 Jahren aber ohne Scheiß. Nee, also, und im Vergleich zu ziehen auch mit großen Echsen. Es gab halt zum Beispiel zu Godzilla, dem US-Godzilla, dem ersten von Roland Emmerich, gab es auch eine Animationsserie. Und da ist Godzilla halt eine gute Echse und so. Die Serie ist okay, die ist besser als der Film. Aber ich denke so, nein, ich will das nicht sehen. Hm. Ich will Evil-Sachen sehen. Ich möchte aber also Dinosaurier sehen, so als die fressen. Und ich glaube halt, in diesen Animationsserien stirbt ja niemand. Ich finde es halt auch krass, so generell dieser Shift. Also, ne, wenn du jetzt noch das Buch mit einrechnest, ich meine, Jurassic Park, der Film, ist ja dann auch noch eher ein Feel-Good-Film im Vergleich zu dem Buch. So das brutal. Ist so düster. Ja. Ja. Also, da sterben halt auch, ich glaube, hier der, wie heißt der Mathematiker? Ian? Also, Ian Malcolm. Ian Malcolm. Der Chaos-Theoretiker. Ja, genau. Der stirbt im ersten Buch, weil der von einem Dinosaurier gebissen wird und dann quasi, weil der Speichel so giftig ist. Mhm. Und dann ist der tot. Ja. Ja, krass. Da sterben ziemlich viele Leute auf ziemlich brutale Art und Weise. Ich fand auch schon Jurassic Park. Ne? Und jetzt sind wir bei einer Kinderserie. Ja, genau, es ist so. Ja. Ich finde halt tatsächlich, ne, die Idee, das sind halt, also ich finde ja Jurassic World war ja auch nochmal darker, tatsächlich, also obwohl man da ja auch viel kritisieren kann, aber natürlich, hey, da waren ja riesige, also das war ja alles nochmal größer und tendenziell dunkler als jetzt Jurassic Park, weil, genau, es ist halt eben ein Feel-Good-Movie, also zumindest der erste Teil, weil da ja überleben ja fast alle. Darker als Jurassic Park? Ich finde Jurassic World, der erste Teil, ich finde tatsächlich, weil es so also viel mehr nochmal an sich auf brutal getrimmt ist. Weil ich finde, der erste Jurassic Park ist für mich schon, das hat dieses Spielbergige, das ist schon auf jeden Fall auch für Kinder also ne, dass man das faszinierend findet, weil es geht ja auch darum, dass so Kinder auf irgendwie Dinos treffen und so. Also es ist ja schon Teil mit der Geschichte. Es hat seine Elemente. Genau. Ich fand Jurassic World nur dark in den Momenten, wo ich die Augen zumachen musste, um nicht allzu sehr zu weinen. Ich finde den auch nicht gut. Ich sag gar nicht, dass Jurassic World besser ist. Und es wurde immer schlimmer. Also der dritte Jurassic World 3 ist die absolute, darauf basiert der ganze Scheiß. Voll. Deswegen, weil du gefragt hast, Dinosaurier in der Wildnis, weil die halt ja rumlaufen. Das war ja so, was? Oh ja, Gott, das ist, ich bin mal gespannt, vielleicht kommt zu Dune in 10 Jahren auch eine Kinderserie raus. Dune Kids. Abenteuer in der Wüste. Die Sandburg. Die Bene Gesserit. Bene Gesserit Kids. Damit kleine Mädchen denken, oh, ich will auch später mal eine Gesserit werden. Oh. Ja. Silence. Mama, kaufst du mir blaues Gatorade? Das Wasser des Lebens trinken. Ja. Boah, aber, nee. Boah. Yeah. Ja, wer es gucken möchte oder Kinder oder kleine Geschwister hat oder sowas. Go, ich guck nochmal Jurassic Park. Ich kann empfehlen, ich weiß gar nicht, ob das, darf ich das sagen, das Hörbuch zu Jurassic Park ist von Oliver Rohrbeck eingesprochen worden. Ist auf das YouTube. Darfst du nicht sagen. Nee, ist auf YouTube. Oliver Rohrbeck darf ihn hier nicht genannt werden. Nein, du kannst es auf YouTube komplett hören. Das ist 15 Stunden gefühlt, keine Ahnung, das ganze erste Buch. Und da merkst du, wie brutal das ist. Und es hat gut eingelesen. Also Oliver Rohrbeck, Justus Jonas, Fragezeichen. Ja. Wer es nicht weiß. Ja, und diverse Synchronstimmen halt auch, ne? Ja. Zum Beispiel Zuländer. Ja. Ja, krass. Krasse Sache. Krasse Sache. Wir haben heute über so viel geredet. über Dinos, über Schokolade. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Watchlistes füllen. Ja. Guckt alle Max and Hall Listes. Oder auch nicht. Listen. Listen, ja. Und ich fand, hatte sehr viel Spaß aber mit euch heute. Ja. Ja. Und das war's mit dem heutigen Podcast. Folgt uns gerne auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung. Das würde uns sehr helfen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier in alter Frische oder in anderer Konstellation. Und bis dahin. Nicht frischer. Ja. Okay, tschüss. Hosts der Folge: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu. Redaktion: Marius Stolz. Aufnahme und Schnitt: Tui Lindo. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Die Funk Podcast-Empfehlung. Hey True Crime Fans, willkommen beim Der Fall Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt. Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen? Klar. Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt. Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Das war ein Podcast von Funk.